In Wirklichkeit war damals Folgendes geschehen. Der Abiturient hatte ein paar Schritte getan und schon hatten Eukens kräftige Hände die schmalen Schultern des jungen Städters gegen die Außenwand des Teehauses gedrückt und er hatte versucht, ihm seine Zunge in das Ohr zu stecken, derweil sich seine Hand tastend, wie ein spinnenartiges, haariges Insekt empfand es der Betastete, vorne an dessen Hose begeben hatte. Entsetzt und mit einem kleinen Aufschrei der Empörung hatte ihn der Junge weggestoßen. Und in diesem Augenblick war Eukens aufgefallen, dass das Ziel seiner amorösen Annäherungen einen starken Geruch ausgeströmt hatte. Nachdem er zurück zu seinem Onkel in die Gaststube geflüchtet war, hatte er Eukens auch gewusst, warum. Es sei nämlich ein Jude gewesen, ein behaarter, bleicher, ungewaschener, levantinischer Sendbote des Undeutschen. Der so bezeichnete Abiturient, indes selbst Vegetarier, schrieb später am selben Tage noch eine Karte an seine Schwester nach Prag. Sein Husten habe sich am Meere gebessert, der Onkel zeige ihm Sehenswertes, nun schiffe man sich bald nach Norderney ein, karg sei es hier, aber eindrücklich, die Einwohner der Felseninsel hingegen grob und geistig retardiert. Engelhardt, der dabei mit den Zehen im Sand gescharrt, hatte die Geschichte mit zunehmender Konsternation gehört. Als Eukens dann mit den Worten schloss, Schuld an der Tatsache seiner Zurückweisung sei der Umstand, dass sein Opfer Jude gewesen sei, hatte Engelhardt versucht, etwas Schorf von seinem Schienbein zu pulen und heimlich in den Mund zu schieben. Eine beginnende Infektion, hatte er sich gar irgendwo geschnitten. Und dann begonnen, ausgiebig zu gähnen. Morgen könne man sich weiter unterhalten. Später im Bett dachte er darüber nach. Die Sichel des Mondes hing käsefarben über dem Ozean. Was für ein schrecklicher Unsympath dieser Eukens war. Engelhardt teilte nicht jene aufkommende Mode der Verteufelung des Semitischen, die der fürchterliche Richard Wagner mit seinen Schriften und seiner schwülstig-komischen Musik, wenn nicht initiiert, dann aber allerorten salonfähig gemacht hatte. Unser Freund liebte die Musik von Satie und Debussy und Mendelssohn Bartholdy und Meyerbeer. Auslöser seines Streits mit dem Nudisten Richard Ungewitter, dessen dubioses Traktat Eukens zu ihm geführt hatte, war, so erinnerte sich Engelhardt nun, gar kein Missverständnis gewesen, sondern ebenfalls jene vom Hass durchtränkten, mit jedem Brief ärger werdenden Anschuldigungen gegenüber den Juden. Es war doch wohl strikt abzulehnen, über Menschen aufgrund ihrer Rasse zu urteilen. Punkt, ja. Da gab es gar keine Diskussion. Eigentlich müsste ein Piano her. Die Gedanken kreisten wie ein Kinderkarussell. Nur wie verhindern, dass Sand in die Mechanik des Klaviers gelangte? Makili hatte er schon lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich war ihm nichts zugestoßen. Ein Nachtvogel schrie. Ein Dämon blies in ein elfenbeinernes Horn. Die skythischen Könige hielten sich geblendete Sklaven, die sie zur Milchverarbeitung einsetzten. Dort, im Lande Gog und Magog, darob ewige Finsternis herrschte. Und endlich, als der Morgen schon dämmerte, löste sich der Alpdruck und Engelhardt entschlummerte sanft unter dem die Phantasmagorien speichernden Schleier seines Moskitonetzes. Dann dräut der Tag, sonnig, heiß. Wir sehen beide Männer nackend am Strand gehen. Engelhardt bemerkt, wie ihn Eukens, wir bitten um Verzeihung, beäugt. Dieser macht keine Anstalten, seinen Blick von Engelhardts Scham zu wenden. Läuft Engelhardt eine Weile voran, spürt er Eukens Blick auf seinem Hinterteil ruhen. Er fühlt sich beobachtet, penetriert, reduziert auf sein Geschlecht. Engelhardt trägt fortan bei gemeinsamen Spaziergängen wieder Lendentuch. Eukens geht nackt, die Konversation verläuft stockend. Nichts ist mehr mit Tennisern. Wir sehen den jungen Makeli, der über die Insel streift mit dem Gedanken, einen prachtvollen grünen Vogel einzufangen, um ihn Engelhardt zu schenken. Denn sein Herr, sinniert der brave Makeli, scheint trotz des Besuches aus Deutschland immer so einsam. Er sucht den Himmel und die Palmenwipfel nach dem ersehnten Vogel ab. Da packt ihn, von rechts aus dem Unterholz tretend, völlig unerwartet, der überaus kräftige, sommersprossige Helgoländer, schmiert sich mit Daumen und Zeigefinger aus einer zu diesem Zweck mitgeführten Flasche Kabakon-Kokosöl einen Klecks Lubrikant auf die Spitze seines erigierten Gliedes und vergewaltigt den wie ein verletztes Tier schreienden Jungen in einem Palmenhain. Vögel schrecken hoch, kreisen, kommen nicht mehr zur Ruhe. Wir sehen Eukens erst tot wieder, bäuchlings und nackt am Boden liegend, mit zerschmettertem Schädel, etwas Gehirnmasse ist ausgetreten. Fliegen laben sich an der nicht eintrocknen wollenden, noch glänzenden Wunde an seinem Hinterkopf. Es scheint, als pulsiere sie noch, als sei das bisschen Leben noch nicht verlöscht und an jener Stelle noch vorhanden. Makeli ist nicht zu sehen, Engelhardt nur ein Schatten. Des Abends kommt Regen und wäscht das Blut fort. Ob Engelhardt dem Antisemiten selbst eine Kokosnuss auf den Kopf schlug oder ob Eukens im selben Palmenhain wandelnd, indem er den jungen Makeli geschändet, zufällig von einer herabfallenden Frucht erschlagen wurde, oder ob die Hand des eingeborenen Jungen aus Notwehr einen Stein erhoben hat, verschwindet im Nebel der erzählerischen Unsicherheit. Sicher ist nur die Tatsache, dass der Helgoländer durch den Aufprall eines harten, runden Gegenstandes aus dieser Welt nach Ultima Thule gelangte, vom sonnenbeschienenen Palmenstrand hinüber in das kalte, finstere Eisreich. Und da Eukens, der sich keine 6 Wochen im Schutzgebiet aufgehalten hatte, rasch und zeremonienlos drüben auf dem deutschen Friedhof in Herbertshöhe beigesetzt und weder vermisst noch betrauert wurde, legte sich schon bald das Vergessen über den Umstand, dass unser Freund eventuell einen Mord begangen haben könnte. Solcherlei Todesfälle geschahen eben in den Kolonien. Im Zivilregister Neupommerns findet sich ein kärglicher Eintrag. Eine kriminalpolizeiliche Untersuchung blieb aus, da der Stellvertreter des Gouverneurs entschied, eine vom Baum herabsausende Kokosnuss habe Eukens getroffen, folglich sei es ein Unfall gewesen, und so entsandte er noch nicht einmal einen Repräsentanten nach Kabakon, um die Sache zu untersuchen. Wäre jemand aus der Hauptstadt gekommen, er hätte nur Makeli befragen müssen, denn jung Makeli, dessen Ehre durch Eukens Tod gerettet worden war, war Zeuge des Vorfalls, aber von ihm ist nichts, gar nichts zu erfahren. Die Liebe des Buben zu seinem Herrn August Engelhardt allerdings wuchs danach bis ins Unendliche, und die allabendliche Vorlesestunde, durch den kurzen Besuch des Sodomiten ausgefallen, wurde nun endlich wieder aufgenommen. Es herrschte ja beileibe kein Mangel an interessanten Büchern. Nach Dickens waren die munteren Geschichten von Hoffmann an der Reihe. Kapitel 8. Nur einmal noch hatte Engelhardt den Bismarck-Archipel verlassen, bevor alles sozusagen den Bach hinunterging. Er war zu der Überlegung gekommen, seine Schulden nicht mehr zu bezahlen, da er ja irgendwann damit beginnen müsse, das komplexe, schädliche Gefüge des Kapitalsystems abzulehnen. Ein Brieffreund aus Heidelberg, der an der berühmten Universität die mehr als trübe Existenz eines vollends verarmten Privatgelehrten führte, teilte ihm mit, es gäbe ganz in Engelhardts Nähe einen jungen Deutschen, der eine ähnliche, zumindest geistesverwandte, Gedankenwelt in die Realität zu übertragen sich angeschickt habe, jemand, der ebenfalls auf einer Pazifikinsel wohnend, die Anorexia mirabilis, beispielsweise einer seligen Columba von Rieti nachlebend, an Nahrung nichts, rein gar nichts zu sich nehme, außer dem goldenen Licht der Sonne. Die fragliche Person lebe auf den Fidschi-Inseln, das sei doch wohl nur ein Katzensprung entfernt und Engelhardt möge doch einmal dort zu Besuche antreten. Nun ja, hochinteressant, dachte Engelhardt, legte den Brief zur Seite und schlug einen etwas veralteten, aber durchaus noch brauchbaren Atlas auf. Fidschi lag so weit entfernt vom Schutzgebiet wie Australien, allerdings nicht in südlicher, sondern in östlicher Richtung. Man würde wohl über die neuen Hebriden reisen können. Sein Finger kreuzte auf der blau eingefärbten Ausdehnung des stillen Ozeans die Strecke ab, unversehens schob er den rechten Daumen in den Mund und lutschte daran. Diese Marotte war ihm als Kind unter schweren Prügeln ausgetrieben worden und er hatte sie, Herkos Odonton, für sich selbst wiederentdeckt als probates Hilfsmittel einer nur ihm bekannten Meditationstechnik. In einem Hohlraum des Selbst versinkend erlaubte ihm das Saugen am Daumen, die Umwelt beinahe lückenlos auszublenden, ja sich derart in sich selbst zurückzuziehen, dass jegliche an den Gestaden seines Bewusstseins anbrandende Irritation von ihm abgehalten wurde wie eine gefräßige Motte durch ein besonders fein gewebtes Mückennetz. Also zog er einen Wickelrock an, füllte einen Sack mit Kokosnüssen, fuhr nach Herberts Höhe hinüber und erkundigte sich nach dem Eintreffen des französischen Postschiffes Richtung Port Vila, das zufällig, als sei seine Reise tatsächlich Teil eines kosmischen Planes, am nächsten Tag Neupommern erreichen sollte. Die Messagerie Maritime verkehrte auf dieser Strecke nur genau 2-mal im Jahr. Er borgte sich vom ihm stets wohlgesonnenen Postbeamten das Geld für das billigste Billett und schiffte sich andern Tags barfuß auf der Gérard de Nerval ein, seine Kokosfasermatte am Achterdeck entrollend, ganz nach Art der Eingeborenen, die verschämt und fast unsichtbar eine Reise an Bord der großen Schiffe der Weißen zu unternehmen hatten. Die Absicht, sich heimlich auf die Gérard de Nerval zu schleichen, um kein unreines Geld mehr anfassen zu müssen, hatte er rasch verworfen. Die wenigen Franzosen, die ihn nicht vollends ignorierten, hielten ihn für einen dem Primitivismus frönenden Kunstmaler, eine deutsche Version ihres Gauguins, ergo für eine durchweg lächerliche Figur, die jedoch, und hier zeigte sich, dass der gallische Petit Bourgeois eine größere Toleranz an den Tag zu legen vermochte, als sein von der anderen Seite des Rheines stammendes, dunkelteutonisches Gegenüber, durchaus ihre Existenzberechtigung habe, und sei es nur, um den verkrusteten Bürger, also sich selbst, bestätigt zu sehen. Der Franzose per se fühlte ganz instinktiv mit den Figuren am Rande der Gesellschaft. Fürchtete er auch die Erneuerung, insoweit sie mit dem Gestus überlegener Kultur operierte und das damit verbundene Obsoletwerden seines Mittelmaßes, so stand er ihr doch nicht unbedingt feindlich gegenüber, sondern abwartend, belustigt und durchaus auch neugierig. Die Franzosen waren in ihrer artistischen Eleganz zwar eklatante Snobs, aber da sich ihre Kultur über Sprache definierte, über La Francophonie und nicht wie in Deutschland über mythisch rauschende Blutszugehörigkeit, erschienen sie heterogener als die Deutschen, bei denen es keine Zwischentöne gab, keine Nuancen, wenig Schattierungen. Engelhardt tat ihnen gar nicht erst den Gefallen, in den Salons zu speisen, stattdessen wartete er, bis es dunkel wurde und verzehrte dann ein paar Kokosnüsse aus seinem Sack. Anschließend legte er sich der Länge nach in einer Ecke des Achterdecks, sah hinaus auf die weite, vom Mondschein bespiegelte schwarz-grüne See und gab sich dann nach ein paar Stunden monotonen Starrens seinen Träumen hin, die ihm in letzter Zeit immer bedrohlicher und gespenstischer erschienen waren. So hörte er die Gesänge der Passagiere nicht, die noch bis tief in die Nacht, ja fast bis zum Morgengrauen, champagnerschwere Chansons über dem stillen Ozean verwehen ließen. Auf der festlich beleuchteten Gérard de Nerval wurde noch zügelloser getrunken als einst auf der Prinz Waldemar. Durch Engelhards Organismus aber rauschte nur der milchig klare Honigseim, der zur Flüssigkeit gepresste Opal Cocos Nociferas. Und hatte er schon vor langem entschieden, sich nicht mehr durch Alkohol beseelen zu lassen, so war doch der Erregungszustand, in den er durch die Kokosmilch versetzt wurde, derartig, dass er selbst im Schlaf wahrzunehmen schien, sein Blut werde sukzessiv durch Kokosmilch ersetzt, ja es war ihm, als ströme durch seine Adern kein roter tierischer Lebenssaft mehr, sondern der wesentlich hochentwickeltere pflanzliche Most seiner Idealfrucht, der ihn dereinst befähigen werde, seine Evolutionsstufe zu transzendieren. Es ist nicht mit Sicherheit zu sagen, ob seine Diät oder aber seine zunehmende Einsamkeit als Ursache für die sich langsam anbahnende Seelenstörung anzusehen war, zumindest aber potenzierte der ausschließliche Verzehr von Kokosnüssen eine bei ihm schon immer vorhandene Irritabilität, eine Unruhe angesichts bestimmter, vermeintlich unveränderbarer, ihn vexierender äußerer Umstände. Während Engelhardt also auf dem Franzosenschiff ostwärts fuhr, hatte man in Herberts Höhe nach kurzer Diskussion entschieden, die Hauptstadt von Deutsch-Neuguinea abzubauen und keine 20 Kilometer weiter die Küste hinauf neu zu errichten. Immer noch in der Blanche-Bucht in nächster Nähe des Vulkans an einem Ort namens Rabaul. Die Hafeneinfahrt drohte über kurz oder lang zu versanden, es gab da wohl eine unterseeische Strömung, die jeden Tag tonnenweise Schlick in die Bucht spülte. Jedenfalls existierte Herberts Höhe von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Man ordnete an, dass sämtliche Häuser, die fein säuberlich auseinandergebaut, zu Bretterstapeln und Nagelkisten geschichtet und mit den exakten Bauplänen zu ihrer Wiedererrichtung versehen worden waren, durch den Urwald getragen werden sollten. Ein ameisenhaftes, von Hals Stellvertreter gewissenhaft orchestriertes Prozedere spielte sich zwischen alter und neuer Hauptstadt ab, ein emsiges Kommen und Gehen, in dessen Verlauf zwei eingeborene Träger von Bäumen erschlagen und ein Unglücklicher von einer Todesotter in den nackten Fuß gebissen wurde, weil er ein antikes Möbelstück, das er durch den Dschungel nach Rabaul tragen sollte, nicht hatte fallen lassen wollen. Die deutschen Damen fuhren mit dem einzigen Automobil. Man baute alles mit großer Sorgfalt und in Windeseile wieder so auf wie in Herberts Höhe, die beiden Hotels, die Gouverneursresidenz, die Faktoreien, die Landungsstege, selbst eine prächtige neue hölzerne Kirche, die bis auf ein fälschlicherweise mit dem Gesicht zur Wand gehängtes Porträt Kaiser Wilhelms II. Exakt so ausschaute wie die eben abgebaute, wurde errichtet und flugs vom örtlichen Pastor geweiht. Sogar Emmas Villa Gunantambu wurde nach Rabaul versetzt und manch einer konnte sich anfangs nicht daran gewöhnen, nun links hinunter zur Chinatown zu gehen anstatt rechts, und man vermisste Bäume, die vormals an bestimmten Stellen gestanden hatten, Ja, es war über alle Maßen desorientierend. Um ein Haar wäre Engelhardt unterwegs Christian Slütter begegnet, mit dem er einmal im Hotel Fürst Bismarck im Herbertshöheschen Schach gespielt hatte. Nachdem die Gerade Nerval in Port Vila angelegt und Engelhardt auf ein britisches Postschiff Richtung Fidschi-Inseln umgestiegen war, hatte dieser sich, obgleich es wirklich nicht seinem Charakter entsprach, oder aber vielleicht gerade deshalb, vor einer Spelunke mit einem amerikanischen Baptisten geschlagen, der seinerseits einen Eingeborenen, der ihm im Wege gestanden war, rüde beiseite getreten hatte. Der Christ war ein schlangenäugiger Zwei-Meter-Mann in dunklem, stark beflecktem Gewand gewesen, mit Händen wie Dampfhämmern. Es erreichte Slütter eine Ohrfeige links, eine rechts, benommen segelte er zu Boden, es war nicht der Rede wert, sondern eine Prügelei, wie sie in jeder Hafenstadt vorkommt, nur zog der Prediger in rasender Wut ein Stilett aus seinem Stiefel, um es dem am Boden liegenden, stöhnenden Deutschen in den Bauch zu rammen. Doch da erwischte den Yankee die seitwärts heransausende Eisenstange hinterm rechten Ohr, die der hinzugetretene Eingeborene, den Slütter hatte verteidigen wollen, vom Boden aufgelesen und mit aller Kraft im Kreis geschwungen hatte. Slütter entkam dem Tumult, indem er sich hinter ein Gebäude robbte und abwartete, bis die herbeigeeilten örtlichen Gendarmen wieder abgezogen waren, den eingeborenen Delinquenten festgepackt. Derweil hatte Slütter den unumstößlichen Schuldbeweis, jenes mit dem blutigen Haarbatzen des Predigers verklebte, tödliche Eisen, mit sich in sein Versteck geschleift, sich darauf gelegt und war anschließend erschöpft eingeschlafen, wo wir ihn nun liegen lassen wollen, bis er wieder auftaucht. Das Städtchen Suva auf Fidschi ähnelte auf den ersten Blick Herberts Höhe, vielmehr seinem neuen Ebenbild Rabaul, war aber von Gaunern, Säufern, Piraten, Methodisten, Strandläufern und anderem unsauberen Charakterwerk bevölkert, die von allen im Pazifischen Ozean befindlichen Inseln die kleine britische Kolonie Fidschi dazu auserkoren hatten, dort ihr Unwesen zu treiben, Gott allein weiß warum. Auf einem namenlosen Nachbareiland hatte sich indes der Lichtesser und Pranaist Erich Mittenzwei aus Berlin-Dahlem angesiedelt. Man hatte monatelang Pilger und Jünger empfangen und als Engelhardt dort anlandete, war es ihm, als schaue er in einen verrückten Zerrspiegel seiner eigenen zukünftigen Kokovoren-Kolonie. Er wurde willkommen geheißen und in der irrigen Annahme, es handelte sich bei ihm ebenfalls um einen Adepten Mittenzweis, wurde ihm ein Schlafplatz in einer der zu Dutzenden an der kleinen Bucht errichteten Basthütten zugewiesen. Alles wirkte strengstens organisiert und nach deutschem Schema hergerichtet. Engelhardt sah mit Erstaunen, wie ein junger Mann versonnen den Strand fegte. Der nicht sonderlich magere Mittenzwei selbst zeigte sich ab der Mittagsstunde, wobei er auf einem thronartigen Bambusgebilde am Strand Platz nahm, sich bis auf ein Schnupftuch großes Lätzchen, das seine Scham bedeckte, nackt entkleidete und unter diversen Verrenkungen, die Engelhardt als frei improvisierte yogische Übungen deutete, damit begann, wie ein Karpfen schnappend den Mund aufzureißen, um so Sonnenlicht in seinen Organismus aufzunehmen. Die kleine Schar der Pilger, die ihm zu Füßen saß, staunte, und man warf sich auf den Boden, es Mittenzwei gleichtuend, versuchend, die Sonnenstrahlen zu trinken. Engelhardt, der eine bodenlose Wut in sich aufsteigen fühlte, setzte sich nach der kurzen Darbietung, Mittenzwei war wieder in seiner Hütte verschwunden, zu einem jungen Inder in den Sand und fragte ihn, was denn genau hier geschehe. Ja, seit über einem halben Jahr habe der Fakir Mittenzwei nur die Essenz des Lichts zu sich genommen. Weder Wasser noch Nahrung, das sei im Mittelalter in Europa gang und gäbe gewesen, nur habe Mittenzwei hier auf den Fidschi-Inseln, die zu großen Teilen von den Abkömmlingen der aus Nordindien eingewanderten Lohnarbeiter bevölkert seien, die Disziplin mit indischer Philosophie verfeinert. Es gehe im Prinzip darum, dass Prana, also jenen Stoff, der uns umgäbe, durch bestimmte Atemtechniken in uns zu speichern, quasi die Materie des Äthers in Nährstoffe zu verwandeln. Es erfordere natürlich ein Höchstmaß an Konzentration und Willenskraft, nicht jeder vermöge dies einfach so zu erreichen, man müsse sich durch gewisse, jahrelang erlernte Meditationszustände selbst dergestalt in Trance versetzen, dass der auf den Lichtstrahlen reitende Weltgeist beginne, den Körper zu durchdringen. Ja, und um ihm zu huldigen, bringe man dem Meister Geldgeschenke, Uhren und Schmuck, den er offen in seiner Hütte verwahre, um sich stets die Vergänglichkeit der Welt und ihres eitlen Tandes vor Augen zu führen. Engelhardt hatte genug gehört, so ein Humbug war ihm lange nicht untergekommen. Er erhob sich, lief den Strand hinauf zur mittenzweischen Behausung, schob, ohne zu klopfen oder sich sonst wie anzukündigen, den Bastvorhang beiseite und betrat das Allerheiligtum des Dahlemer Fakirs. Mitten zwei und ein dunkelhäutiger älterer Inder saßen an einem Tischchen und schreckten hoch wie ertappte Kinder, die verschiedenen Schalen mit Reis, Früchten und Hühnerschlägeln entsetzt in die Ecke fegend, dann sanken die beiden in sich zusammen. Mitten zwei legte resigniert die Stirn in die Hände, der Inder stand auf und wischte sich den Mund ab, und in diesem Moment erkannte Engelhard, dass es Govindarajan war, der dort vor ihm stand, der betrügerische Tamile, der ihn einst vor Jahren auf der Insel Ceylon in eine dunkle Höhle gelockt und anschließend seines Geldes beraubt hatte. Im kurzen Augenblick des gegenseitigen Erkennens fiel Mitten zwei auf die Knie. Der Deutsche möge sie um Himmels Willen nicht verraten, es sähe schlimmer aus, als es in Wirklichkeit sei, man habe zweifellos betrügerische Absichten an den Tag gelegt, aber es wäre ja niemand gezwungen worden, ihnen ihre Wertsachen zu schenken. Dies habe einfach eines Tages begonnen, dann hätten die zureisenden Adepten immer mehr Präsente gebracht und ein Zurückgeben wäre schlicht und einfach unmöglich geworden. Während man ihm zwei Handvoll Schmuck und wertvolle Uhren aus einer eiligst herangezogenen geöffneten Truhe anbot, fragte Govindarajan, was denn Engelhard dort für merkwürdige Flecken an den Beinen habe. Govindarajans abscheuliche, suffisante Visage und die so schamlos offerierten Preziosen tunlichst ignorierend, wollte Engelhard von Mitten zwar wissen, ob das Einatmen des Prana wirklich nur Scharlatanerie wäre oder ob es tatsächlich möglich sei, nichts als Licht zu sich zu nehmen. Die ringsherum am Boden verstreuten Speisen suggerierten doch wohl eher das Gegenteil. Der Berliner Fakir, der im Grunde kein garstiger Mensch war, entgegnete kleinlaut, er habe das Fasten ungefähr 24 Stunden lang versucht und sei dann sehr rasch an die Grenzen seines Körpers gelangt. Am schlimmsten sei freilich der Durst gewesen, aber er habe dann mit Sicherheit gewusst, dass sich kein Mensch monatelang von der Gabe der Sonne ernähren könne. »Ach, Unfug, nichts anderes übe Engelhard aus. Er speise sich aus der Sonnenfrucht und dies schon seit Jahren,« erwiderte dieser mit Genugtuung, »und ihren Talmi könnten die beiden behalten. Er werde nichts verraten, es sei allerdings ein trauriger Anblick, den der Tamile und Mitten zwei ihm böten, aber er wisse jetzt, dass ihn zukünftig lediglich die reine Lehre umgeben müsse und er werde sich nun anschicken, ebenfalls Adepten zu gewinnen, denen er auf Augenhöhe begegnen werde, er, der darunter leide, dass niemand ihn besuchen komme auf seiner eigenen Insel, er, der gerne einen Freund, einen Mit-Utopisten gehabt hätte, aber wenn er sähe, was für einen Pappkameraden Mitten zwei dort zur Seite habe, dann sei das Alleinsein dieser byzantinischen Verstohlenheit, diesem hier auf Fidschi errichteten erbärmlichen Lügenhaus, allemal vorzuziehen. »Pfui«, sagte er, »und adieu«, und dann trat er hinaus, ohne den jämmerlichen Strolch Govindarajan auch nur mit dem Anflug eines Blickes zu beehren. Es wäre nicht angegangen, von ihm seine Barschaft zurückzufordern, da er ja beschlossen hatte, kein Geld mehr anzufassen, gleichwohl er es zweifelsohne gut hätte gebrauchen können, um seinen im Schutzgebiet aufgehäuften Schuldenberg etwas abzutragen. Govindarajan, der das Geld natürlich schon vor Jahren ausgegeben hatte, kicherte wie eine bösartige Ziege, denn er hatte die Flecken an Engelhards Beinen wohl erkannt. Da war eine abfällige Handbewegung, dann raunte er Mitten zwei zu, um diesen dort brauche man sich keine Gedanken mehr zu machen, er sei ohnehin auf dem Weg in die Unterwelt, ihre Glückssträhne hingegen sei noch lange nicht vorbei und er schickte sich an, die Hütte wieder aufzuräumen, die Hühnerknochen und den Reis in die Feuerstelle zu werfen und alles mit Asche und Sand zu bedecken, immer noch in sich hineingrienend. Den Daumen nun öfter im Mund, als ihm selbst recht war, fuhr Engelhard zurück, diesmal als blinder Passagier auf einem deutschen Kreuzer der kaiserlichen Marine, der SMS Kormoran, die im Hafen von Suwa Kohle und Frischwasser geladen hatte. Er hatte sich in einem der mit Persenning überzogenen Rettungsboote verborgen und ein paar Kokosnüsse gegen den Hunger und den Durst mit hineingenommen. Sein Wasser schlug er ab, indem er den Harren in eine leere Nussschale gab und diese bei Nacht durch die Seeseite leicht gelüpfte Persenning weit hinaus in die Dunkelheit des Ozeans schleuderte. Gewiss, allzu viel wäre ihm bei seiner Entdeckung nicht passiert. Schließlich war es ein deutsches Schiff, aber es kam in jenen Zeiten vor, dass die Bootsbesatzungen anderer Nationen nicht besonders zimperlich mit blinden Passagieren umgingen. Sowohl Franzosen, Russen als auch Japaner warfen die Unglücklichen kurzerhand über Bord, als befände man sich mitten im krudesten 18. Jahrhundert und nicht in unserem geregelten 20. Engelhard musste an die Armen denken, die auf der Meeresoberfläche treibend das jeweilige Schiff hatten davonfahren sehen, ihren eigenen Tod durch Durst oder Entkräftung vor Augen, ohne auch nur die leiseste Hoffnung, um sich herum abertausende Kilometer der rücksichtslosen See, und ihm schauderte, und er schob den Daumen fester in den Mund. Nach 2 Wochen vollkommen ereignisloser, sonnenbeschienener Fahrt ankerte die Kormoran in der Blanche-Bucht und Engelhard verließ das sichere Versteck zufrieden über das Gelingen seiner Gratis-Exkursion. Im allgemeinen Gewusel der Ankunft des Kriegsschiffes mischte er sich auf dem Anlegesteg unter die Menge und bekam es plötzlich mächtig mit der Angst zu tun, als er nämlich merkte, dass er sich gar nicht im ihm vertrauten Herbertshöhe befand, sondern die Häuser, Palmen und Alleen auf höchst irritierende Weise verschoben zu sein schienen. Er verlor so sehr die Orientierung, dass er das Gefühl hatte, er würde ohnmächtig, und eine gigantische Kraft sauge ihn dabei in ein enges Loch, in dem er anschließend zu Atomen demontiert würde. Drängelnd schob er sich an den weiß bekleideten Schaulustigen vorbei, die Gesichtszüge entglitten ihm, da war doch die Kirche, meine Güte, nur stand sie verkehrt herum. Er riss mit beiden Händen an seinem Bart, dort drüben lag das kaiserliche Postamt, aber gegenüber fehlte die Forsythsche Faktorei, die sich vor wenigen Wochen noch dort befunden hatte, während sie nun, da er wie planlos durch Rabaul stolperte, nächst dem Hotel Fürst Bismarck stand. Flehend näherte er sich diesem oder jenem Passanten, man möge ihm doch bitte sagen, was hier geschehen sei, aber man wich ihm aus. Zu bizarr war der Anblick des offensichtlich derangierten, nur mit einem Wickeltuch bekleideten Langhaarigen. Hoteldirektor Hellwig, der, sich mit einem Offizier der Kormoran unterhaltend, Richtung Gouverneursresidenz schlenderte, erschrak beim Anblick des stark abgemagerten Besitzers der Kabakornplantage, der wie ein Schreckgespenst mitten auf der Allee mit den Armen ruderte. Er ließ den Offizier stehen und versuchte Engelhard zu erklären, dass die Stadt verlegt worden war. Jesus Maria, habe etwa niemand ihm das mitgeteilt. Doch dieser konnte nur immerfort auf das fehlende Ohr des Hotelbesitzers starren, als würde dort an jenem knorpeligen Atavismus abzulesen sein, wohin seine Bodenhaftung allmählich entschwunden war. Kein einziges deutsches Wort brachte er heraus, sondern unter weiterem Gestammel und schließlich in Zungen redend, ließ er den ihm eigentlich wohlwollend gesinnten Hellwig stehen und ging zum Strand hinunter, um sein Segelkanu zu suchen, das ihn zurück auf seine eigene, ihn wieder gesund machende Insel bringen würde. Kapitel 9. Inmitten des 4. oder 5. Jahres kam, wie vor langer Zeit erhofft, ein verstimmtes Klavier nach Kabakon. Es landete freilich nicht alleine, sondern in fürsorglicher Begleitung eines Mannes, der sich durch 3 kurz nacheinander eintreffende, exaltiert und gesalbt formulierte Briefe angekündigt hatte. Max Lützow, Geigen- und Klaviervirtuose aus Berlin, Leiter des nach ihm benannten Lützow-Orchesters und blondhäuptiger Frauenheld, letzteres stand freilich nicht in den Briefen. Lützow war ausgebrannt, will sagen erledigt. Er war zivilisationsmüde und führte eine erschreckende Ansammlung halb imaginierter Krankheiten mit sich, derer er sich freimütig bedient hatte, um die Malaise seines deutschen Alltags mit dem Tuche der Hypochondrie zu verhüllen. Er litt abwechselnd, je nach Wetterlage und Tagesform, unter Asthma, Rheumatismus, Keuchhusten, Migräne, Ennui, Schüttelfrost, Anämie, Schwindsucht, Ohrensausen, Knochenschwund, Rückenschmerzen, Würmern, Lichtempfindlichkeit und Dauerschnupfen. Lützow war natürlich, wie ihm auch jahrelang jeder Spezialist in Berlin versichert hatte, kerngesund, so dass er sich in Ermangelung ärztlicher Bestätigung seiner ausufernden und nur ihm ersichtlichen Krankheitsbilder einer Reihe von neumodischen Kuren unterzogen hatte, allen voran der Hypnose. Auch hatte er, als die kostspieligen Besuche bei den Charlottenburger Mesmeristen wenig Ergebnisse zeitigten, ja ihm weder Linderung noch besondere Einsichten in die Ursachen seiner sich abwechselnden Leiden verschafften, auf Empfehlung eines befreundeten jüdischen Cellisten eine Reise nach Wien unternommen, um den dort im 9. Bezirk praktizierenden Dr. Sigmund Freud zu bitten, ihm bei einer Untersuchung sozusagen sein Gehirn zu sezieren. Doch dieser hatte ihn nach kurzem Gespräch abgewiesen, zu kläglich und uninteressant war dem berühmten Nervenarzt die kleine Hysterie des Berliner Musikers erschienen, so dass dieser noch am selben Abend seiner Ankunft in Wien bereits wieder im Zug Richtung Berlin saß, im Geiste hinter Dr. Freuds Namen ein Häkchen setzte und beschloss, er müsse augenblicklich Vegetarier werden, da sich das Leiden der im Schlachthaus sterbenden Tiere Stante Pede durch die Nahrungsaufnahme quasi im Hallraum seines eigenen Körpers morphologisch fortsetzte. Lützow warf das im Bahnhofsbuffet gekaufte Schinkenbrot aus dem Fenster des anfahrenden Zuges, sank durch das gleichmäßige Rattern der Eisenbahn in einen unruhigen Dämmerschlaf und besorgte sich kaum in Prag umgestiegen und im vorabendlichen Berlin angekommen in einer Buchhandlung am Zoologischen Garten eine ganze Kiste freigeistiger zeitgenössischer Literatur zum Thema Vegetarismus. Darunter, und Lützow blieb darin sofort gefangen wie eine sich verirrende Biene, die im klebrigen Baumharz anlandet, war auch die Schrift mit dem wohlklingenden Titel »Eine sorgenfreie Zukunft«. Der Buchhändler hatte etwas von Neuguinea geraunt und flugs war Lützow in der Berliner Dependance des norddeutschen Lloyd erschienen und hatte sich von einer durch und durch elektrisierten und von der Verheißung ausgefallener Eskapaden begleiteten Stimmung ein Billett in die Südsee besorgt. Engelhardt, der gerade damit beschäftigt war, sich nach vielen Monaten sonnenbedingten Wachstums endlich einmal wieder die Zehennägel zu schneiden, er verwendete hierfür eine für diesen Zweck um einiges zu große Papierschere, die er dem Herbertshöher Postbeamten für empörende 1,85 Mark abgekauft hatte, die schon wieder etliche Zentimeter lang dergestalt von seinen Füßen nach vorne gewachsen waren, dass er sich bereits mehrmals an freiliegendem Wurzelwerk und größeren Muscheln gestoßen hatte, saß auf der kleinen Holztreppe, die hinauf zu seiner Veranda führte, und beobachtete freudig erregt die Verrenkungen der eingeborenen Männer, die sich schwitzend mühten, das Klavier trockenen Fußes von der kleinen Dampfbarkasse auf zwei Kanus zu hieven, um es anschließend am Strand seiner Bucht anzulanden. Zwar stellten sie sich recht geschickt an, doch war das Gewicht des Instruments für die Kanus zu groß, so dass die dümpelnden Boote fast zu kentern drohten. Unter den Männern stand gestikulierend Max Lützow, den Oberkörper frei, der Kopf hochrot, und dirigierte den komödiantisch anzusehenden Verlauf der Klavierentladung. Während sich Engelhardt mit der Schere schnell noch über den mittleren Zeh seines linken Fußes hermachte, seine Fingernägel knabberte er ab, dies war mitunter das einzige tierische Eiweiß, das er zu sich nahm, und wir würden ihm diese kleine Form der Autoanthropophagie ruhig nachsehen und vor allem unerwähnt lassen, wenn sie nicht eine gewisse Symbolhaftigkeit frühzeitig zum Ausdruck brächte, zogen und schleppten die Männer das Klavier, dessen Füße sich nun in den nassen Sand eingruben, endlich an den Strand hinauf und hinterließen in demselben tiefe Furchen, die Engelhardt an die Spur einer Riesenschildkröte erinnerten, die zum Eierlegen das schützende Meer verlässt. Er verwarf diesen Gedanken, der ihm im Augenblick des Denkens sonderbar unanständig erschien, legte die teure Schere an den äußeren Rand der mit Muscheln und Treibholz geschmückten Veranda, bedeckte seinen Unterleib mit dem Lendentuch, das ihm zuvor als Auffangfläche für die abgeschnittenen Fußnägel gedient hatte, die wohl aus Langeweile geborene, streng geheime Marotte, auch seine gesammelten Fußnägel als Nahrungsquelle zu nutzen, untersagte er sich beim Anblick des mit freudiger Skepsis erwarteten Virtuosen, und lief den rechten Arm emporgereckt zum Strand hinunter, um seinen Gast aus Deutschland zu begrüßen, der ermattet und ausgelaugt in den Sand gesunken war. Derweil schlich ein Schatten um das Haus und stahl mit flinker, sicherer Hand die dort in der Sonne blinkende Schere. Anzunehmen, dass es Makeli war. Lützows Ankunft hatte in Rabaul für einige Aufregung gesorgt. Besonders unter den wenigen deutschen Damen, die sich von dem berühmten Musikus zumindest eine Aufwertung ihrer von Langeweile, Lästereien und unendlichen Wiederholungen gekennzeichneten Soireen erhofften, bestenfalls aber die Möglichkeit zu einem kleinen Flirt. Abend für Abend wurde der junge, hübsche, in weißes Flanell gekleidete Berliner also erst einmal an das Klavier des deutschen Clubs eher gezerrt als gebeten, um die dort versammelten Pflanzer und ihre Gattinnen mit einem aus Versatzstücken modischer Musik zusammengewürfelten Repertoire zu unterhalten. Sie verlangten von ihm rührselige Schlager, er spielte alles wie gewünscht auf dem schrecklich klingenden Instrument, sowie Donizetti und Mascagni und vor allem den klebrigen Bizet. Schnell hatte sich allerdings herumgesprochen, dass Lützow gedenke, sich bei August Engelhardt auf Kabakon anzusiedeln, was zu einer Aufwertung Engelhardts bei gleichzeitiger Abwertung Lützows führte. Man versuchte ihn mit allen Mitteln davon abzuhalten, der Nürnberger drüben auf seinem Eiland sei doch nicht ganz bei Trost. Er ernähre sich, es sei kaum zu glauben, so erzählten sie ihm, abwechselnd nur von Nüssen und Blumen und sei den ganzen Tag über nackt. Die Erwähnung dieses Umstandes allerdings führte bei den Damen zu einer leichten Erhitzung, die sie schlecht geschauspielt durch Wedeln mit ihren Handfächern zu übertünchen versuchten. Aus ihren Dekolletés stiegen dabei Düfte von Tuberosen, Verveen und Moschus, die sich wie unsichtbarer Bodennebel ausbreiteten und wohlriechend und andeutungsschwanger durch die Salons des Clubs verwehten. Er solle doch bitte hier in Rabaul bleiben, wo man es lustig und zivilisiert habe. In den nächsten Monaten werde gar ein Marconi-Apparat erwartet und ob er nicht noch einmal Carmen spielen könne, nur einmal noch. Lützow nun trieb es an den Rand der Verzweiflung. Hier war er tausende von Meilen gereist, um sich in exakt derselben Situation wiederzufinden, vor der er geflohen war. Die Rabauler Provinzialität indes war um ein Vielfaches ausgeprägter noch als in Berlin. Gleichermaßen hätte er sich auch nach Cannstatt oder Buxtehude begeben können. Dort hätten sich dieselben Matronen in ihren unter den Achselhöhlen vergilbten, unmodisch gebauschten Kleidern, aus deren mit Madeira-Spitze umflorten Dekolletés ihm überreife Brüste wie Hefeteig entgegenquollen, herübergelehnt, zuckrige Gläser Likör in den beringten Händen und hätten die gleichen zweideutigen Bemerkungen über seine Fingerfertigkeit gemacht, nur war es hier unendlich heißer und um ein Vielfaches abgeschmackter. Einzig Queen Emma, die sich dem deutschen Club und seiner prätentiösen Provinzialität aus guten Gründen fernhielt, hätte ihn wohl aus seiner Niedergeschlagenheit herausreißen können, doch sollten sich die beiden erst zu einem späteren Zeitpunkt kennenlernen, als es gewissermaßen schon zu spät war. Einer plötzlichen Eingebung folgend unterbrach Lützow eines Abends sein Spiel, zog den Herrn Hoteldirektor Hellwig, der sich allabendlich an den Amüsements im Club beteiligte, an einen Zweiertisch auf der Veranda und bat ihm, er möge ihm doch den Kauf jenes Klaviers ermöglichen. Er biete 300, ach was, 400 Mark für das verstimmte Ding. Hellwig, dem der Clubvorstand noch einen größeren Gefallen schuldig war, knapste sich selbst im Geist 100 Mark von dieser Transaktion ab und beschied Lützow, der Handel sei so gut wie gemacht, wenn er noch 50 Mark Provision für ihn, Hellwig, drauflege. Handschlag. Der nächste Morgen hatte sich hell und klar über dem zerklüfteten Vulkangebirge der Blanchebucht erhoben. Mit einem Schlag war es Tag geworden und um 6:30 bereits so heiß wie in einer Backstube. 8 schwarze Männer hatten schwitzend das Klavier an Bord der kleinen Barkasse gehievt, die normalerweise zwischen der Hauptstadt und Miyoko verkehrte, und während die letzten Wolken der schwindenden Nacht unter der Morgensonne verdampften, bestieg Lützow, die ihm am Vorabend spendierten Liköre austranspirierend, das eigens gemietete Schiff und fuhr mit verkatertem Nervenkostüm und zitternder Hand an dem wackelig verteuten Klavier, das er Engelhardt als Morgengabe zu überreichen gedachte, hinüber nach Kabakon. Nun begann tatsächlich eine Reihe unbeschwerter, glücklicher Tage. Lützow, der stets eine Stimmgabel im Gepäck mitführte, machte sich sofort an die Aufgabe, das Klavier, das von den Eingeborenen ins Bücherzimmer bugsiert worden war, man hatte kurzerhand eine hölzerne Seitenwand des Hauses entfernt und sie anschließend wieder an den Eckpfosten des Hauses angenagelt, von den jahrelang aus ihm dringenden Misstönen zu befreien, indem er auf seiner Gabel das reine A anschlagend und sich tief hinab in das Innere der Apparatur beugend, damit begann, den Heilungsprozess des Instrumentes einzuleiten. Er empfand ein verstimmtes Klavier wie ein Maler, auf dessen Palette die Farben Rot und Blau fehlten. Engelhardt, der nackend auf der Veranda liegend seine täglichen Sonnenbäder genoss, hörte lächelnd im Hause die probehalber angeschlagenen Töne und den dabei munter pfeifenden Lützow. Er verspürte eine tiefe Hochachtung vor Künstlern und ihren Fähigkeiten, fast grenzte es ihm an Neid, dass er weder das Talent noch die Disziplin aufbringen konnte, so etwas wie wirkliche Kunst zu schaffen. Während er die Augen zukniff und dabei den Horizont anvisierte, dachte er darüber nach, ob nicht sein Aufenthalt auf Kabakon eventuell auch als Kunstwerk angesehen werden könne. Unversehens erschien ihm der Gedanke, dass er möglicherweise selbst sein eigenes künstlerisches Artefakt sei und dass vielleicht die Gemälde und Skulpturen, die man in Museen ausstellte, oder die Aufführung berühmter Opern von einem völlig veralteten Kunstbegriff ausgingen, ja dass lediglich durch seine, Engelhardts, Existenz die Kluft zwischen Kunst und Leben aufgehoben wurde. Er lächelte erneut, diesen köstlichen, solipsistischen Einfall in eine geheime und abgelegene Ecke seines Gedankengebäudes entsendend, setzte sich auf, öffnete eine Kokosnuss und inspizierte dabei die Wunden an seinen Beinen, die sich in den letzten Wochen nässend weiter vergrößert hatten. Rote Flecken waren mäandernd daneben erschienen, die sich bei Berührung taub anfühlten. Die fraglichen Stellen zuerst mit Kokosmilch, später mit Salzwasser, dann mit einer Jodtinktur betupfend, vergaß er sie alsbald wieder. Engelhardt und Lützow, die schnell zueinander eine innige Seelenverwandtschaft verspürten, ohne darüber zu sprechen, erkundeten gemeinsam das Eiland, besuchten die Dörfer der Insulaner und nahmen dort als Ehrengäste an allerhand Festivitäten und Tanzdarbietungen teil. Einem Häuptling und seinen Kindern wurde im Gegenzug gestattet, die beiden Deutschen in ihrem Haus zu besuchen, denn Engelhardt hatte bestimmt, dass Lützow sofort zu ihm ziehen und nicht erst wie der unglückliche Eugens eine Probezeit in der Basthütte absolvieren sollte, und dort unter dem wachen Blick des jungen Makeli dem Klavierspiel beizuwohnen, mit dem der Neuzugang die Anwesenden erfreute. Andächtig wurden Lützows schmale Hände beobachtet, die auf den elfenbeinernen rissigen Tasten hin und her tanzten und dem nun vorzüglich gestimmten Instrument die herrlichsten Tonkaskaden zu entlocken wussten. Der Häuptling ließ es sich nicht nehmen, während des Vortrags selbst ans Klavier zu treten und mit dem kleinen Finger, denn dieser erschien ihm am elegantesten, einzelne Tasten niederzudrücken, deren Klang allerdings im Gesamtgefüge derjenigen Kompositionen, die Lützow vorzutragen sich entschieden hatte, für erhebliche Dissonanz sorgte. Aber es war ihnen einerlei. Sie lachten und freuten sich nicht in Rabaul zu sein, sondern unter Menschen, deren ungeschulte Ohren Liszt zwar nicht von Satie unterscheiden konnten, die aber gleichwohl die Musik als etwas ganz und gar Außerordentliches empfanden. Makeli, dessen Deutschkenntnisse ungewöhnliche Fortschritte machten, Engelhardt las nun allabendlich aus Büchners Lenz vor, hernach aus Kellers Grünem Heinrich, berichtete ihnen, der Häuptling habe drüben in seinem Dorf angeordnet, ihm ein Klavier aus Bast in Originalgröße nachzubauen, und er habe daselbst auf dem Dorfplatz unter dem nächtlichen Sternenhimmel und dem begleitenden Gesumme hunderter Zikaden begonnen, die lützowschen Handbewegungen auf der Tastatur, die man mit Kohlestückchen und Kalkpaste abwechselnd schwarz und weiß bemalt hatte, theatralisch nachzuahmen und dabei inbrünstig, durchaus melodiös und gleichsam gänzlich improvisiert zu singen. In diesen Tagen berichtete er aber auch von einem Loch im Urwald, einer mit angespitzten Bambuspfählen umkranzten, 6 Meter tiefen Grube, an deren Grund sich giftige Schlangen tummelten, Kobras und dergleichen, auch Vipern, auch eine uralte Todesotter wohne dort unten in der feuchten Dunkelheit. Seit Generationen sei das Loch an einer Stelle ausgehoben, der sich zu nähern dem Stamm tabu sei. Nur dem Häuptling und seinem Stellvertreter, sowie einem in Zungen sprechenden Heiler sei es gestattet, an den Rand der Vertiefung zu treten und hineinzusehen. Ab und an, so Makeli, würfen sie ein Stück Borstenschwein hinein, ganz selten einen lebenden Hund. Lützows zahllose Krankheiten indes waren wie von einer tropischen Brise weggepustet. Weder schmerzen ihm die Gelenke, noch verspürte er jenen aggressiven Druck hinter den Augen, der ihn jahrelang in Deutschland begleitet hatte und den er resignierend bereits als immerwährenden Teil seiner selbst begriffen hatte. Schnupfen und asthmatische Anfälle tauchten nicht wieder auf. Zwar vermochte er noch nicht, wie sein Gastgeber Engelhardt, gänzlich nackend umherzulaufen, aber er bestieg mindestens ebenso behende wie Makeli die Stämme der Palmen, um die Kokosfrüchte herunterzuholen, sie an Steinen aufzuschlagen und mittels des Kokosrisplers Schale von Fruchtfleisch zu trennen, war ihm tägliches Freudenwerk. Er verliebte sich derart in die Kokosnuss, dass er schon kurz nach seiner Ankunft begann, sich ausschließlich von ihr zu ernähren. Engelhardt verspürte nur ein minimes Quäntchen Neid. Ach nein, er war ganz außerordentlich stolz auf seinen Neuzugang und gemeinsam verfassten sie nun Briefe an verschiedene vegetarische Zeitschriften in Deutschland, in denen sie von den Nüssen schwärmten. Die morgens, kurz vor Sonnenaufgang genossene Frucht unterschied sich, so schrieben sie, geschmacklich derart von denjenigen, die nachmittags aufgeschlagen wurden, als habe man Äpfel und Bananen vor sich. Auch die Nüsse des Februars hatten mit jenen, die im April gepflückt wurden, absolut nichts gemein, genauso gut könne man Weizenkleie und Sauerampfer miteinander vergleichen. Sie verstiegen sich in immer kompliziertere Lobeshymnen auf ihre Wahlnahrung, ja beendeten die Briefe mit dem Hinweis, man sei jetzt bereits so weit, die Milch und das Fleisch der Kokosnüsse synästhetisch zu schmecken. Einige Nüsse erinnerten sie an den festlich schwermütigen Klang der Symphonien Mahlers, andere an das gesamte blaue Farbspektrum, wiederum andere fühlten sich im Gaumen eckig an, herzförmig oder gar oktogonal. Die einschlägigen Zeitungen in der Heimat druckten diese Briefe nur allzu gern ab. Lützows Beschreibungen, man habe unter Palmen ein nacktes kommunistisches Utopia geschaffen, die scheinbare Libertinage aber unter die gütige Sittlichkeit der heilsam leuchtenden Tropensonne und der unvergleichlich wohlschmeckenden und praktischen Kokosnuss gestellt, und man solle nur rasch zu Besuche kommen, da man in Engelhards Sonnenorden von jeglicher Zivilisationskrankheit geheilt werde, zog gewisse Kreise magisch an. Die Berliner Illustrierte veröffentlichte unter der Überschrift »Der Kokosnussapostel« sogar eine Karikatur, die einen sehr muskulösen Engelhard nur mit einem Palmwedel bekleidet zeigte, ein Zepter in der einen Hand, in der anderen einen Reichsapfel in Form einer Kokosnuss, ihm zu Füßen, ihn anbetende, europäisch gekleidete Schwarze. Die Briefe des berühmten Musikers, die in »Der Naturarzt« und in »Die vegetarische Warte« erschienen waren, wurden nachgedruckt, allerdings mit einleitenden Kommentaren, in denen verlautbart wurde, der allseits bekannte Berliner Musiker Max Lützow sei inzwischen endgültig verrückt geworden und einem Spinner in die Südsee gefolgt, und nachfolgend stehe, bitte sehr, der briefliche Beweis. Nach Lektüre dieser Gratiswerbung setzten sich nun etliche Heilsucher in Bewegung Richtung Deutsch-Neuguinea, Schiffspassagen wurden gebucht, Engelhards Schrift »Eine sorgenfreie Zukunft« erlebte ein, zwei, sogar drei unerwartete Neuauflagen, und diverse Kolonialwarenhändler in der Heimat wurden angehalten, doch bitte frische Kokosnüsse in ihr Sortiment aufzunehmen. Kurze Zeit geisterte auch ein Gassenhauer durch Berlin, in dem eine pfiffige Melodie von witzigem Text begleitet wurde, Kinder und Jugendliche sangen den von Kokosnüssen, Menschenfressern und nackten Deutschen handelnden Schlager auf den Schulhöfen der Hauptstadt nach, bis man schließlich selbst in den Straßenbahnen, vor den Opernhäusern und in den Empfangshallen der Ministerien vor dem penetrant eingängigen Liedchen nicht mehr sicher war. Aber der Spuk verschwand ebenso schnell, wie er gekommen war, zu rasch drehte sich das Karussell der Moden, und Cocos Nucifera wurde abgelöst von dem rückhaltlosen Konsum von Kokain. Eine Saison später wiederum war aufgepusteter Puffmais der letzte Schrei, Popcorn genannt. Nun waren aber andererseits die Besucher schon unterwegs ins pazifische Schutzgebiet und aus dem jeweiligen Reichspostschiff ausgespuckt und in Rabaul angelandet, mehr oder minder mittellos zugegen. Hoteldirektor Hellwig schickte die auf preiswerte Unterbringung Hoffenden hinüber zum Hotel Deutscher Hof, dessen Direktor seinerseits, ein schon früh morgens um 8 stark alkoholisierter Elsässer, sie schnurstracks, einen geladenen Revolver in der Hand, retour Richtung Hellwig sandte. Und so kampierte die wunderliche halbnackte Schar, die gar nicht begriffen hatte, dass Rabaul mitnichten Kabakon war, auf den Wiesen des Städtchens und am Strande der Blanchebucht. Unter Segelplanen, die man zwischen Palmen aufgehängt hatte, schliefen sie, lediglich mit Tüchern bedeckt, schutzlos vor den vom süßen Europäerblut rasend wirbelnden Mückenschwärmen. Das Fieber stürzte sich auf sie, nach einem Monat ging der kleinen Klinik das Chininpulver aus, im zweiten Monat starb der erste Besucher, ohne dass er Kabakon je zu Gesicht bekommen hätte. Er wurde neben Heinrich Eukens beerdigt, dessen schmuckloses, einfaches Grab sich niemand die Mühe gemacht hatte, mit frischen Blumen zu verschönern. Und mit jedem Dampfer kamen ein, zwei neue Ahnungslose und gesellten sich dazu, so dass bald an die 2 Dutzend junge Deutsche in ärgster Armut am Rand des Städtchens hausten. Gouverneur Hahl, inzwischen vollständig vom Schwarzwasserfieber geheilt, in die neue Hauptstadt Rabaul zurückgekehrt und besorgt, unter seiner Verantwortlichkeit entstünde ein neues, von Deutschen bevölkertes Armutsviertel, spazierte mit den Medizinern Wind und Hagen hinunter zu den Neuankömmlingen. Die Wiese war zugunsten der von einer leichten Seebrise umwehten Lagerstelle am Strand aufgegeben worden, um sich einmal ernsthaft mit ihnen zu unterhalten. Dort, im bei Ebbe morastigen Sandschlamm, zwischen Taschenkrebsen und Mangroven, bot sich den Ärzten und dem Gouverneur ein erschreckendes, archaisches, fast heidnisch anmutendes Bild. Die stark abgemagerten jungen Leute lungerten apathisch im Schatten löchriger Segelplanen, deren Enden hin und her wehten. Einige waren splitternackt, es roch dumpf nach menschlichem Kot, der von der täglichen Flut nicht vollends wieder hinaus ins Meer getragen worden war, andere waren über der Lektüre von anarchistischen Traktaten entkräftet eingeschlafen, wieder andere löffelten sich aus einer halbierten Kokosnuss weißes, glibberiges Fruchtfleisch in die bärtig umrandeten Münder. Die Repräsentanten der Zivilisation standen staunend in hellem Anzug unter ihnen. Hahl, der sich einer gewissen intellektuellen Sympathie den jungen Leuten gegenüber nicht erwehren konnte, er hatte auf der Rückfahrt von Singapur neben einem französischsprachigen Gedichtband Mallarmés und den Noten einiger Bach-Kantaten, Engelhards Eine sorgenfreie Zukunft verinnerlicht, wies die Mediziner sofort an, sich der schlimmsten Fälle anzunehmen, sie mit Süßwasser waschen zu lassen und in die kleine Klinik einzuweisen. So dort keine Betten mehr frei waren, solle man für den Rest des traurigen Haufens in den beiden ohnehin unbelegten Hotels Räume requirieren. Und so geschah es, dass Hoteldirektor Hellwig sich außerstande sah, Gouverneur Hahl die Bitte, die auch eher das imperative Gewand einer Anordnung trug, abzuschlagen, ein gutes Dutzend der Tunichtgute in den peinlich sauber gehaltenen Räumen des Hotels Fürst Bismarck einzuquartieren, und fluchend gestand er sich dabei ein, dass hätte er die Bande bereits vor 2 Monaten aufgenommen, sie dann wenigstens noch nicht krank und schmutzig gewesen wäre. Als hernach der Rest der jungen Leute im konkurrierenden Hotel Deutscher Hof untergebracht wurde, flüchtete sich jener Besitzer in seine Direktionsräume, schloss die Tür von innen ab und betrank sich so heftig mit dem Inhalt einer Kiste niederländischen Genevers, dass er binnen 3 Wochen nicht einmal mehr gesehen wurde. Engelhard, dem aus des Gouverneurs Büro ein Bote nach Kabakon entsandt wurde, im Bastbeutel die Mitteilung tragend, er möge sich doch bei Zeiten zu einem Gespräch in der Hauptstadt einfinden, da seine missionarische Arbeit anscheinend überreife Früchte getragen habe, man in Rabaul aber nichts mit den angereisten Halssuchern anzufangen wusste, lautete die Frage, ob er wohl eventuell bereit wäre, die durch seine Privatmythologie entstandenen Kosten, all dies in Hahls aufrichtig freundlichem, ohne eine Spur von Ironie verfasstem Ton, die vor allem im Logiebereich angesiedelt seien, begleichen zu wollen, verfiel darob in einen Zustand der Lethargie, da ihn Verlautbarungen von offizieller Seite, die ihm nicht zum Vorteil gereichten, derart lähmten, dass er zu keinerlei Handlung mehr fähig war. Er reichte den Brief Lützow hinüber, der ihn überflog und sodann rief, »Grundgütiger, das sei doch alles ganz wunderbar, man werde zusammen nach Rabaul hinüberschippern, die Hotelrechnungen bezahlen und die Unglücklichen nach Kabakon herüberholen, denn schließlich seien sie doch seinetwegen ins Schutzgebiet gereist. Man werde also auf einen Schlag etliche neue Adepten in den Sonnenorden aufnehmen können, dies sei doch schlussendlich seine, Engelhards, Mission, die wirksame Verbreitung seiner überwältigenden Idee.« Dieser kratzte sich nachdenklich an einer der inzwischen offenen Wunden an seinem Schienbein und schob den Daumen in den Mund. Obwohl er eine Vielzahl Werbebriefe verfasst und in alle Welt geschickt, hatte er ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass eine größere Anzahl Unbekannter sich zu ihm aufmachen würde. Sicher, eine Handvoll Freunde und Gesinnungsgenossen vielleicht, aber Hahl hatte in seinem Brief von gut 25 Männern und Frauen geschrieben. Engelhard war unsicher, wie er mit ihnen umgehen sollte. Es waren ja keine schwarzen, glücklichen Insulaner, die sich von so etwas ganz und gar Ephemerem wie Mana beeindrucken ließen. Und ob sie seine Maßgeblichkeit akzeptieren oder ob sie ihn gar als das entlarven würden, wofür er sich in den geheimen, nur ihm vertrauten Kammern seines Herzens hielt, als verklemmten gerne groß. Er war heilfroh, dass Lützow bei ihm war und ihn bestärkte, alleine hätte er sich lediglich verkrochen und den Brief sowie alle Konsequenzen, die daraus erwüchsen, mit der ihm eigenen Feigheit ignoriert. In Rabaul angekommen, schritten sie also die von Palmen beschattete Chaussee hinunter Richtung Gouverneursresidenz. Sie gingen freilich nicht nackend. Engelhard trug das inzwischen stark ausgeblichene baumwollene Gewand, mit dem er zuerst im Schutzgebiet angelandet war, während Lützow sich ein buntes Tuch um die Hüften gewickelt und das inzwischen nicht mehr ganz saubere, kragenlose Smokinghemd über die gebräunten Schultern geworfen hatte, welches er am letzten Abend seiner schrecklichen Vorstellungen im Deutschen Club am Klavier getragen. Engelhard bemerkte, dass die Natur um die neue Hauptstadt herum zusehends gebändigt worden war, dass man den Urwald zurückgedrängt und weitaus mehr anständige Alleen angelegt hatte als noch Weiland in Herbertshöhe. Was, dachte er, konnte sich dem entgegensetzen? Jenem Aufbegehren des Menschen wider das Chaos des Organischen, jener ordnenden Begradigung, der Lenkung des Ektoplasmas in geordnete Schranken. Das war es also, das Zivilisierende. Dahin führte es, das Sittliche, das Gekochte, das Gedünstete. Er musste husten, strauchelte, fast wäre der Länge nach hingefallen. Auf dem weiten, vor der Residenz angelegten Platz war ein Holzbock aufgebaut worden. Man brachte einen eingeborenen Delinquenten und schnallte ihn mittels 2 sich kreuzender Bastriemen an der Konstruktion fest. Einige weißgekleidete Pflanzer hatten sich eingefunden, die Arme vor der Brust verschränkt, sowie eine Schar johlender Kinder und eine Abteilung eingeborener Polizisten der Schutztruppe, Ihnen war zwar ein Waffenrock zugeteilt worden, sowie ein Gürtel mit Bajonett, aber weder Schuhe noch Stiefel, so dass Ihre Kompetenz in den Augen der weißen Herren stets etwas Lächerliches anhaftete. Ein Mann der Schutztruppe trat vor, zog die Uniformjacke aus und, einen fast blauschwarz glänzenden, muskulösen Oberkörper freilegend, empfing das in seinen hünenhaften Händen verschwindend zart und dünn wirkende Bambusrohr vom weißen Polizeimeister. Nun klatschten die Pflanzer feixend in die Hände, die Kinder pfiffen auf den Fingern, und während sich Engelhardt und Lützow abwendeten, schlug der Riese das biegsame Rohr mit unvorstellbarer Wucht auf den nackten Rücken des am Bock Festgebundenen. Lützow berührte seinen ob der Hiebe zusammenzuckenden Freund sanft am Ellenbogen. Schon betraten sie das schattige Refugium der Gouverneursveranda, auf der Hahl breitbeinig wittend stand, von ferne die Strafaktion beobachtend, die Daumen links und rechts im Hosenbund. Man stellte sich gegenseitig vor, und der Gouverneur ergriff Engelhardts Hände und schüttelte sie über die Maßen. »Man solle ihm bitte nach drinnen folgen«, sagte Hahl, und es schien, als freue er sich aufrichtig, die beiden zu sehen. Im Inneren des Salons war es herrlich kühl. Engelhardt zählte 8 moderne elektrische Deckenventilatoren. Ein Dieb sei das da draußen gewesen. Man müsse wohl hart durchgreifen, obwohl es ihm überhaupt nicht behage. Er wolle die Kolonie anders führen als beispielsweise seine Kollegen in Deutsch-Südwest oder im Kamerunischen. Man müsse versuchen, die Eingeborenen in die deutsche, aufrichtig moralische Gesetzbarkeit einzubinden, die ja durchaus eine hochsittliche, faire Instanz sei und nicht, wie beispielsweise in den französischen oder niederländischen Gebieten, von den belgischen gar nicht zu sprechen, lediglich Tünche, um die Aufrechterhaltung einer modernen Form der Sklaverei, sprich wirtschaftlicher Ausbeutung, bei maximalem Profit und minimaler Menschlichkeit zu kaschieren. Während dieser Ausführungen, denen die beiden doch recht erstaunt, ob des beinahe sozialistischen Ansatzes des Gouverneurs nickend lauschten, brachte ein chinesischer Steward Fruchtsäfte auf einem Silbertablett und ein hellblau leuchtender Kolibri verirrte sich halbherzig die Saftgläser anvisierend in den Salon und navigierte geschickt zwischen den surrenden Klingen der Deckenventilatoren, um wenige Augenblicke später durch die offene Vorderfront der Residenz wieder ins Freie zu fliegen. Hahl machte sich rasch eine mentale Notiz, später eine neue Akte in seinem Zettelkasten anzulegen, in der er über die Problematik einer Herbeiführung des Schwebeflugs theoretisieren würde, ob man denn wohl imstande sei, ein Flugobjekt zu konstruieren, das sich, dem Kolibri nachempfunden, an Ort und Stelle schwebend im Raum halten könne. Der bunte Vogel sei ja, so dachte Hahl, während er mit den beiden Sonderlingen plauderte, sozusagen ein unfreiwilliges Perpetuum mobile der Natur. Der Kolibri verbrauche Unmengen Energie in Form von süßem Fruchtzucker, um sich schwebend an den Blütenkelchen zu laben, die ihm wiederum überhaupt nur erlaubten, sich so schwebend von ihnen zu nähren. Ergo müsse man, wolle man ein technisches Objekt bauen, das in der Luft verharren könne, die Energiezufuhr quasi aus sich selbst garantieren. Derlei privat gelehrte Untersuchungen beschäftigten Gouverneur Hahl nach Dienstende. Nun, den Grund seiner Bitte um Aufsuchung der Rabauler Residenz habe er ja schon in seinem Brief skizziert. Es ginge, frei herausgesagt, um die Schar meist jugendlicher Besucher, die Engelhardt durch seine Schriften ins Schutzgebiet gelockt habe. Nun träfe ihn natürlich, und an dieser Stelle sollte so Hahl einmal gesagt werden, dass er sich persönlich freue, dass nicht nur wirtschaftliche und missionarische Interessen in der Kolonie verfolgt würden, sondern auch die Erprobung eines durchaus interessanten philosophischen Experimentes, keine unmittelbaren Haftbarkeit für die Handlungen seiner Leser, aber dennoch könne Engelhardt eine gewisse moralische Verantwortung nicht zurückweisen, gerade im Hinblick auf deren Gesundheit. Ein Unglücklicher sei bereits am Fieber verstorben. Im Moment des Aussprechens regte sich in Hahl ein morphischer Phantomschmerz, ein subatomarer Erinnerungshauch seines Körpers an jene unlängst erlebte destruktive Macht der Malaria, und man habe die Schar der völlig unbedarft und unvorbereitet Angereisten aus ihrem selbsterwählten, im Freien errichteten Lager, in dem es vor Krankheitserregern gewimmelt und vor Schmutz nur so gestarrt habe, in das kleine Spital und in die Hotellerien des Ortes verbracht. Aus Engelhardts Ohr tropfte es derweil warm. Dann träufelte ein kleines, heißes Bächlein herab. Er drehte den Kopf zur Seite, um nachzusehen, was ihm da so unvermittelt auf die Schulter rann. Sein Gewand war mit einem Mal ganz gelb befleckt von einer Ladung Ohrenschmalz, die sich fließend gelöst hatte. Welche erstaunliche, unkontrollierbare, kindliche Menge! Er unterdrückte den Wunsch, mit dem Finger ins Ohr hineinzufahren und das Sekret probierend zum Munde zu führen, setzte sich stattdessen etwas seitwärts, so dass Hahl und Lützow die Flecken nicht sehen konnten, erhob das Glas mit dem Fruchtsaft, tat, als lausche er derart gebannt, dass er seinen leicht geöffneten Mund mit dem Glase verfehlte, und schüttete geschickt ein paar Kleckse Saft auf seine Schulter, so dass die Ohrenflüssigkeit nicht nur nicht mehr zu erkennen, sondern vom gleichfarbigen Getränk vollständig überdeckt wurde. Währenddessen, die letzten Schläge auf dem Rücken des vermeintlichen Diebes waren draußen auf dem Platz verklungen, hatte Hahl in einigem Detail die Schriften des französischen Denkers Charles Fourier erwähnt und Engelhardt eine Serviette gereicht, mit der er sich theatralisch übertrieben die Schulter abwischte, worauf Lützow, der zwar Fourier nicht gelesen, dafür aber Proudhon, eine seiner Verflossenen war eine gestandene Bombenlegerin aus Dublin gewesen, bemerkte, der Sonnenorden sei ja durchaus ein Ort der Gesellschaftserneuerung und es sei ganz famos, dass der Gouverneur diesen nicht nur dulde, sondern ihn sozusagen moralisch und intellektuell unterstütze, da man ja mit Verlaub immer davon ausginge, dass eine oberste Staatsinstanz, wie Hahl sie hier darstelle, ein natürlicher Feind der Individualutopie sei. Die Freiheit sei zuvorderst ja Freiheit vom Eigentum, so lebe man auf Kabakon und so gedenke man dort weiterzuleben. Engelhardt, dem nicht nur Lützows plötzlicher Vorstoß ins Politische peinlich war, sondern der auch innerlich darüber staunte, dass dieser sich nun vor Hahl zum Theoretiker seines Engelhardts Gedankengebäudes stilisierte, warf ein, dass Fourier ein notorischer Antisemit gewesen sei, dass er Kabakon rechtmäßig gekauft und sich mitnichten zur Anarchie bekenne und dass das von Fourier imaginierte Phalanstère – Engelhardt war sich absolut sicher, dass Lützow den Begriff nicht kannte – Ausdruck einer philisterhaften, schäbigen und obendrein von obsessivem Sexualtrieb geleiteten Kleinbürgerutopie sei. Lützow sah seinen Freund an und verstummte augenblicklich. Der Gouverneur, das kleine Scharmützel im Machtgefüge der Kokovorenbrüder im Zettelkasten seines Gehirns abspeichernd, klatschte in die Hände und meinte, es sei zwar überaus erbaulich, derartige Gespräche an einem so gottverlassenen Ort zu führen, aber man müsse jetzt, wenn die Herren erlaubten, zurück zur Realität finden. Er habe diese Woche noch einen Ausbruch von Cholera in Kavieng und Ende des Monats einen gehörigen Stammestwist mit Toten an der Astrolabe bei zu betreuen. Dann habe sich der berühmte amerikanische Schriftsteller Jack London zu Besuch angekündigt. Hernach die deutschen Kunstmaler Nolde und Pechstein, und nun wolle man sich also bitte gemeinsam fragen, was denn mit den jungen Adepten geschehen solle, die der Ruf des Sonnenordens nach Rabaul gelockt habe. Man spazierte also gemeinsam hinüber zum Hotel Fürst Bismarck, holte unterwegs den Mediziner Wind hinzu und ließ sich von einem aufgebrachten Herrn Direktor Hellwig, der nun Engelhardt nicht mehr ganz so freundschaftlich gesinnt war, die Schar der Nachmittags- und Genesungsschlaf haltenden Neuankömmlinge zeigen. Hahl verschränkte die Arme über der breiten Brust, als wolle er sich vorerst nicht zu der ganzen Chose äußern. Dr. Wind stellte sich dem Kokovorismus gegenüber als recht feindlich gesinnt heraus, er beugte sich über die in die Gänge hinausgeschobenen Hotelbetten mit den vor sich hindösenden, zog hier und da ein Augenlid herauf und kommentierte flüsternd, wie wahrlich schadhaft es für den menschlichen Organismus sei, ausschließlich von einem Nährstoff zu leben. Ja, die Wunden zum Beispiel dort an Herrn Engelhardts Beinen, die inzwischen mit Eiter überzogen waren, könnten nicht nur aufgrund der tropisch bedingten Feuchtigkeit nicht sauber abheilen, sondern seien gerade durch die ausgesprochene Mangelernährung erst entstanden. »Mit Verlaub, das sei doch Unsinn«, entgegnete Lützow mit lauter Stimme, »denn es sei doch an ihm für jedermann ersichtlich, dass gerade seine unzähligen Zipperleine, derer sich in Deutschland jahrelang kaum habe erwehren können, aufgrund seiner hier begonnenen Kokosnussdiät allesamt völlig verschwunden seien.« Als die Rede auf Kokosnüsse kam, begannen sich hier und da die jungen Leute in den Betten zu bewegen. Man erwachte aus der Dämmerruhe und sah plötzlich mitten unter sich August Engelhardt in Natura stehen, dessen hagere Gestalt man in verschiedenen Zeitungen zu Hause abgebildet gesehen hatte und wegen dem man aufgebrochen war. Eine raunende Erkenntnis ging durch die Gänge, ein kaum volljähriger Schwabe rief krächzend Heiland aus, ein junges Fräulein erhob sich aus dem Krankenbett, lief wackligen Schrittes auf Engelhardt zu, kniete sich nieder, ergriff seine Hand und sank schließlich unter den konsternierten Blicken der Besucher hinab auf den Boden, die Füße des äußerst verlegen dreinschauenden Engelhardt streichelnd. Aber, murmelnd hoben Wind und Lützow das Mädchen vom Boden auf und Hahl, der sich ob der Absurdität der Szene eines amüsierten Lächelns nicht erwehren konnte, dirigierte Engelhardt mit fester Hand retour Richtung Empfangshalle des Hotels, wo ihm von Direktor Hellwig klipp und klar mitgeteilt wurde, er müsse für die Kosten, die diese Verrückten verursacht hätten, sofort und ohne Umschweife aufkommen. Engelhardt vergrub sich tief in sich selbst, am Daumen saugend. Gouverneur Hahl bildete mit den Fingerspitzen eine Kathedrale unter seiner Nase und meinte, Gemach, es liege doch bestimmt im Rahmen des Möglichen, gewisse Schulden, die Engelhardt bei Queen Emma habe, so umzuschichten, dass die Copra-Produktion seiner Plantage auch in diesem Fall beliehen werden könne. »Genau, sehr wohl. Er unterschreibe alles«, murmelte unser Freund. »Ja, er sei zu allem bereit. Nur müsse man diese schrecklichen Leute wieder wegschicken. Er wolle damit nichts zu tun haben. Man solle sie alle zurück nach Deutschland befördern, auf seine Kosten.« »Das sei in der Tat wohl das Klügste«, entgegnete der Gouverneur, rasch vorrechnend, dass sich die Schiffspassagen bei ca. 25 Individuen allerdings auf einen Gesamtbetrag von 12.500 Mark summieren würden. Man einigte sich darauf, dass man einerseits die verwirrten Jugendlichen zurückschicken, Engelhardt, um diese Kosten zu begleichen, auf weitere Jahre seine eigene Produktion beleihen werde und andererseits zukünftige Besucher des Sonnenordens erst dann in Deutschland an Bord des Norddeutschen Lloyd gelassen würden, wenn sie imstande wären nachzuweisen, dass sie über ausreichende Mittel verfügten, sich selbst aus dem Schutzgebiet wieder zurück ins Reich zu befördern. Engelhardt würde sich verpflichten, keinerlei Werbebriefe mehr zu versenden, in denen verlautbart werde, Neupommern sei der vermeintliche Garten Eden. Am besten sei es allerdings, man schreibe überhaupt keine Briefe mehr. Es knackte und rauschte in Engelhardts Ohr, als stünde er unter Wasser, als überschwemme ihn ein Ozean. Er schob erneut den Daumen in den Mund. Lützow stand während dieses Kuhhandels etwas abseits und knabberte irritiert an einem Fingernagel. Später stand Gouverneur Hahl sich lustlos einseifend selbst unter Wasser unter der lauwarm tröpfelnden Dusche, die er sich nach dem Umzug der Hauptstadt in sein neues Badezimmer hatte einbauen lassen, da er die Berieselung von oben dem stupiden Liegen in der Wanne vorzog. Nachdem die beiden Wirrköpfe wieder abgezogen waren, hatte er den amtlich versiegelten Brief geöffnet, den er schon eine ganze Weile in Erwartung guter Nachrichten mit sich herumgetragen. Das Schreiben kam aus dem neuen Berliner Büro seines Freundes Wilhelm Solf, den man inzwischen zum Leiter des Reichskolonialamts ernannt hatte. Aber an ihrer Stadt musste er eine dreiseitige Brandschrift über sich ergehen lassen, was denn da los sei unter seiner Ägide. Ja, wenn die heimische Presse über Neuguinea berichte, dann werde immer nur erwähnt, dass sich das Schutzgebiet offensichtlich in einem Zustand der Libertinage befände, bevölkert von nackten Deutschen, die Orgien feierten, sich von Blumen und Schmetterlingen ernährten. Wenn er seinen wohldotierten Posten behalten wolle, und er sage dies als Freund, und nicht für immer eine mickrig zu nennende Schreibstube in den Berliner Hinterzimmern des Reichskolonialamts bekleiden wolle, dann sei es Dante Pede dafür zu sorgen, dass diese undisziplinierten Zustände ein Ende fänden. Das mildernde Wort Bitte erspare sich Solf. Nur einige Tropfen gelangten noch aus dem Duschkopf hinunter auf des Gouverneurs Haupt, das er mit einer wohlriechenden, gleichwohl leicht ätzenden Haarseife schaumig gerieben hatte. Dann versiegte das Wasser und Hahl stand halb erblindet und triefend in der Gouverneursdusche. Den Anflug eines Wutausbruchs unterdrückend besann er sich darauf, was denn nun eigentlich genau zu tun sei. Des Abends segelten Engelhardt und Lützow zurück nach Kabakon. Unter einem orange-rot verglühenden Himmel schwiegen sie einander an, jedoch nicht so, als sei man unter Freunden und brauche sich deshalb ein paar Stunden nichts zu erzählen, sondern im Bewusstsein, etwas sei zerbrochen und könne nun nicht mehr zusammengefügt werden. Ein paar Male versuchte Lützow, den Band zu brechen, und durch einen poetischen Ausruf, die verzauberten Wolkenkaskaden betreffend, das Lächeln seines Freundes wiederzugewinnen? Aber Engelhardt wollte nichts davon wissen. Ja, hörte jede noch so en passant formulierte Bemerkung über den Verlauf des Besuchs in Rabaul als pedantischen, an ihn gerichteten, enervierenden Rat. Nachdem das Eiland erreicht war, verbat er sogar, dass sich sein Freund ans Klavier setze, verzog sich auf sein Bett und starrte, kaum erfüllte das sonore Schnarchen des Virtuosen ihr gemeinsames Haus, noch lange Stunden an seinem Daumen saugend hinauf an die Decke, ganz ohne etwas zu denken, dann aber wieder derart in einen bestimmten Gedanken festgebissen, dass dieser sich einem flammenden Menetekel gleich oder aber Uroboros, jener Schlange, die versucht, ihren eigenen Schwanz zu verzehren, über das gesamte Dasein der Welt und über den allumspannenden, unendlich ausgedehnten Kosmos legte. Er sah wieder jenes Feuerrad, welches ihm seine Mutter als kleiner Junge gezeigt, und als es um die eigene Achse rotierend über ihm an der Decke des Hauses erschien und er kein Kissen besaß, das er sich auf die Augen hätte drücken können, verbarg er stöhnend vor Furcht das Gesicht in den Händen. Tiere erschienen ihm dann, gewaltige, dem Genius Malignus anverwandte Tiere, deren Anblick so unsagbar grauenvoll war, dass er sich vor Entsetzen zusammenkrümmte, kümmerlich schutzsuchend in den dunkelsten Ecken seiner Existenz. Tiere, deren schauderhafte Namen er sich zu nennen scheute, abscheuliche Wesen, die Hastur und Azathoth genannt wurden und ihm zischend zuflüsterten, die Menschheit sei eine unbedeutende, belanglose, vollends nichtige Lappalie im Universum, deren Schicksal es sei zu erscheinen und wieder zu vergehen, unbemerkt und unbeweint. Lützow, der dergleichen überhaupt nicht verstanden hätte, schlief und erwachte auch dann nicht, als Engelhard sich kurz vor der Dämmerung über ihn beugte und überlegte, wie er ihn nur töten könne, ohne ihn aufzuwecken. Dritter Teil, Kapitel 10. Während sich Kapitän Christian Slütter durch die letzten, immer noch wütend schäumenden Ausläufer eines Julisturms kämpft, der die Brecher der Salomonensee unentwegt auf das Deck seines von rostigen Beulen überzogenen Frachtschiffes, der SS Jeddah, hat schlagen lassen, besteigt Max Lützow in aller Früh dieselbe kleine Barkasse, mit der er vor fast einem Jahr nach Kabakon gekommen ist. Beide Schiffe dampfen unweigerlich aufeinander zu. Das Zentrum des Zyklons indes ist 200 Seemeilen nordwärts vorbeigezogen. Slütter hat in Apia 200 Kisten französischen Branntwein gelöscht, die er in Sydney unter widrigen Umständen an Bord genommen hat, und fährt nun Küchengerätschaften, Messer, Äxte, Pfannen und Töpfe nach Neupommern hinauf. Lützow hingegen hat eines Morgens vor Sonnenaufgang seine Tasche gepackt, im Gehen das Klavier sanft mit den Fingerspitzen berührt und ist noch bevor Engelhard erwacht ist, zum Strand hinuntergelaufen, um sich vom unergründlich in sich hinein lächelnden Makeli zur Barkasse hinausrudern zu lassen, die jenseits der Lagune auf ihn wartet. Dem heimlichen Abschied ist am Abend zuvor ein furchtbarer Streit vorausgegangen. Engelhard war davon überzeugt gewesen, sein Kamerad habe ihm die Schere gestohlen, die er einst selbst unachtsam verlegt hatte. Während eines auf dem Dach trommelnden Regenschauers, bei dem die Mücken den beiden so lästig wurden, dass sie sich mit einer dicken Schicht Kokosöl eingerieben und mehrere Kokosfaserfeuer entzündet hatten, hatte Engelhard, als sich eine Ausweglosigkeit der Situation abzeichnete, mit einer unwirschen Handbewegung die weißen Schachfiguren vom Brett gefegt. Springer und Turm waren hölzernen Granaten gleich, im Sand neben einem Tausendfüßler eingeschlagen, der sich beim Verzehr eines ihm als Abendbrot dienenden Blattes empfindlich gestört sah und mürrisch durch den Regen davongekrochen war. Engelhard hatte dann erneut die fehlende Schere erwähnt und Lützow, dem es bei all seinen Unzulänglichkeiten fern lag, sich allein um des Streites willen zu streiten, erwiderte, er wisse von keiner Schere und es interessiere ihn auch nicht. Waren nicht alle Gegenstände sowieso Gemeinschaftseigentum, ergo auch die fragliche Schere? Er würde ja durchaus bereit sein, so Lützow, ihm den kleinen Tropenkoller nachzusehen, aber er könne an den Haaren herbeigezogene, ungerechtfertigte Anschuldigungen nicht einfach auf sich sitzen lassen. Ungerechtfertigte Anschuldigungen, entfuhr es Engelhard, der dabei aufsprang, ins Haus eilte und wie rasend begann, aus den Bücherregalen einzelne Bände herauszureißen und sie aus dem offenen Fenster hinaus in den Regen zu werfen, seien das gewiss nicht. Nein, Lützow habe sich nun schon mehrmals zum heimlichen Theoretiker seines Ordens stilisiert, wobei doch er, Engelhard, in Wahrheit alles selbst erfunden und geplant habe, so dass er sich inzwischen fragen müsse, wann der Musiker denn nun endlich die Kontrolle über Kabakon übernehmen würde. Es sei ja im Grunde nur eine Frage der Zeit. Aber er gedenke, nun allerraschestens einen Riegel davor zu schieben, denn diese Insel, im Gegensatz zu Lützows vor Haal geäußerten Bemerkungen, sei mitnichten eine Demokratie und ein kommunistisches, infantiles Miteinander herrsche schon gar nicht und werde hier auch niemals herrschen. Engelhard bestimme alleine, wohin es gehe, und auch Lützows Rat, diese Horde von Verrückten aus Rabaul auf Kabakon anzusiedeln, sei im Grunde ein infames Übernahmemanöver gewesen, das nur dazu gedient hätte, ihn auf lange Sicht zu entmachten. Bitte, erwiderte Lützow, dann werde er eben wieder gehen, wenn hier so wenig Wert auf seine Anwesenheit gelegt werde. Er habe vielleicht irrigerweise gedacht, man sei gemeinsam auf Kabakon, um ein neues Eden zu schaffen. Und er, der vom Wesen her ganz und gar umgänglich sei, führe keinesfalls im Schilde Engelhard irgendetwas abstreitig zu machen, und er habe schon gar nicht im Sinn, Machtansprüche zu stellen, die ihm ja bei einer Kokosplantage gar nichts bringen würden, denn er sei Künstler und kein Assessor. Kurz, es tue ihm aufrichtig leid, wenn ein anderer Eindruck entstanden sei, aber nun müsse er, wolle er gehen, und er wünsche seinem Freunde viel Glück. Traurig sei er wohl, er habe doch eine Ähnlichkeit zwischen ihnen empfunden, deren Zerrüttung er sich wohl zum Teil selbst zuzuschreiben habe. Jawohl, jawohl, nickte grimmig Engelhard. Aber ganz gleich, wie es nun enden würde, sein Freund habe ihn viel gelehrt und ihm gezeigt, dass es einen Weg herausgäbe aus der betäubenden Misere der modernen Existenz, und dafür werde er immer dankbar sein. Die Schere erscheint im Übrigen wenige Tage später wieder, als sei sie niemals weg gewesen. Eine verblichene Fotografie der beiden ist noch erhalten, die sie Vollbart tragend vor einer Palme zeigt. Lützow halb liegend, amüsiert, linker Arm im Sande abgestützt, sieht zur Kamera hin. Engelhard, erschreckend dürr, zeigt sein krähenhaftes Profil. Es ist eine merkwürdig angespannte, hochmütige Kopfhaltung, die vielleicht mit Anmaßung verwechselt werden könnte, aber durchaus auch Selbstsicherheit ausdrückt, sogar einen Anflug von Selbstgefälligkeit. Sein Bauch indes spannt sich gebläht und kugelförmig und unterernährt über dem karierten Wickelrock. Er ist weit darüber hinaus, ihn aus Eitelkeit einzuziehen, bevor die Verschlussmechanik der Kamera sich klickend senkt. Ach, Lützow hat sich also als anständiger Mensch herausgestellt. Das ist er ja zweifellos immer gewesen, ein wenig eitel vielleicht, aber gewiss ohne sich durch die Anflüge der kauzig bösartigen Misanthropie, die Engelhard nun schon seit längerem an den Tag legt. Die von ihm gehegten greulichen Absichten Lützow und anderer betreffend bleiben noch ein Weilchen in einem schattigen Seitengang des Bergwerks seiner Psyche verborgen, provozieren zu lassen. Er hat sich seinem Kameraden gegenüber auf faireste Weise verhalten, und so ist sein morgendlicher Auszug aus Kabakon, auch wenn es ihm selbst nicht so erscheint, doch ein aufrechter Gang und kein Davonschleichen. Die schon frühmorgens in der Plantage arbeitenden Eingeborenen beobachten seine Abfahrt und sehen seinen Aufbruch, leise miteinander sprechend, als schlechtes Omen an, auf das noch schlechtere Folgen werden. Ja, man habe gestern auch einen seltsamen, unbekannten Vogel gesehen, der sich kläglich im Sand gewälzt habe, als habe er etwas loswerden wollen, das ihm das Federkleid verklebte. Man beschließt, gemeinsam die Arbeit niederzulegen und bis auf Weiteres erst einmal nichts mehr zu tun, sondern sich auszuruhen und auf weitere Zeichen zu warten. Dass Engelhard seine Arbeiter schon seit fast 2 Jahren nicht mehr bezahlt hat, wird als nicht besonders gravierend angesehen, da man davon ausgeht, dass der Brotherr zurzeit eben nicht über Geld verfüge. Und der Tolei-Häuptling, der nächtens immer auf dem Bassklavier gespielt, gründlich den von ihm nun äußerst primitiv erscheinenden Trommeln und Pfeifen seiner Rasse entwachsen, sitzt etwas abseits unter einer Palme und reibt sich die tauben Hände, in sich eine tiefe Traurigkeit ob der Abreise des weißen Musikzauberers empfindend, die durch den mühsam vor seinem Stamme verborgenen Umstand, dass er sich mit dem Aussatz infiziert hat, bis ins Unendliche potenziert wird. Engelhard, und dies weiß weder er selbst noch Max Lützow, hat sich ebenfalls mit Lepra angesteckt. Und diese Krankheit, deren alttestamentarischer Nimbus die einfache Realität verbirgt, dass sie sich in erster Linie als Nervenleiden manifestiert, verursacht gewisse konfuse Reaktionen innerhalb Engelhards ohnehin schon von der mehrere Jährchen andauernden Kokosnussdiät derangierten Organismus. Dr. Wind, drüben im Rabaulischen, hat natürlich auf seine Weise ganz recht gehabt. Übertrieben ist es nun wohl zu sagen, Engelhards Psyche habe Wasser aus dem Fluss Lethe gekostet, an dessen Ufer ausruhend sie sich lange gespiegelt betrachtet. Und dadurch gerate in tiefste kosmische Vergessenheit, weshalb er überhaupt hierher gekommen sei. Die Wahrheit nimmt sich wesentlich prosaischer aus. Je weiter er sich aus der Gemeinschaft der Menschen entfernt, desto absonderlicher werden sein Verhalten und sein Verhältnis zu ihr. Er wird zurückgeworfen in eine geistige Archaik, die sich in einer Ahnung allgewaltigen Kontrollverlustes äußert. Die sich in Rabaul stapelnden Flaschen mit dem Kabakonöl geraten in Vergessenheit. Die Kopraproduktion ebenfalls. Die Seiten seiner geliebten Bücher wellen sich in der tropischen Feuchtigkeit, weil sie nicht mehr regelmäßig im Sonnenschein gelüftet werden. Ja, selbst die Blumen um sein Haus, die früher von ihm mit fürsorglicher Liebe gepflegt worden sind, verwildern und drohen von Schlingpflanzen erstickt zu werden. Es ist, als sei er selbst zur alten Jungfer Miss Havisham geworden, die phlegmatisiert darauf wartet, dass ein großes, allverzehrendes Feuer sie endlich erlösen möge. Und die Lepra? Der vermutliche Ansteckungsherd hat irgendwo innerhalb der Quinte zwischen C- und G-Tasten des lütschosen Klaviers gelegen, an denen vom leprösen Finger des Tolai-Häuptlings abgelöster Hautschorf kleben geblieben ist, den Engelhard wenig später für seinen eigenen gehalten und gewohnheits- und reflexmäßig in den Mund gesteckt hat, uneingedenk und ungeahnt der Tatsache, dass sich mehrere blutende Stellen in seiner Mundhöhle und am Zahnfleisch sogenannte Aften befinden. In Wahrheit hat sich unser Freund natürlich schon Jahre zuvor infiziert. Kapitel 11. Während also Engelhard in wütender, paralysierter, entzündeter Umnachtung auf Kabakon verharrt, die ihm ein Nervenarzt als schwerwiegenden Verfolgungswahn diagnostiziert hätte, und Max Lützow einen ordentlichen Kloß im Hals sich trotzdem munter und erleichtert fühlend Richtung Rabaul dampft, umrundet Kapitän Christian Slütter, auf der Schiffsbrücke der Jeddah stehend, die im Grunde nur aus einem windschiefen, nach Achtern halboffenen eisernen Aufbau besteht, eine flaschengrün in die Blanche-Bucht hineinragende Landzunge und erblickt erst den rauchenden Kegel des Vulkans und dann das kleine deutsche Städtchen sich geordnet vor ihm ausbreiten. Er erinnert sich lächelnd des letzten Aufenthalts, an dem er noch kein Kapitänspatent besessen und sich mit der Hand durch den blonden Bart fahrend, der bereits mehrere weiße Härchen zeitigt, die damals beim nun ein paar Jahre zurückliegenden Besuch erst subkutan vorhanden waren, bewegt den Hebel des Maschinentelegrafen auf halbe Fahrt voraus. In der Innentasche von Slütters weißer, schmutziger, stets halbnasser Kapitänsjacke steckt ein in Apia in Empfang genommener Brief des Gouverneurs Hahl, darin die Bitte, sich zu einem Gespräch in der neuen Hauptstadt Rabaul einzufinden, um ein kleines, aber dringliches Problem zu beseitigen. Das Tosen ist von einer spiegelglatten Bilderbuchsee abgelöst worden, die Sonne erscheint, er steckt sich eine feuchte Zigarette zwischen die Lippen und summt eine kleine, nur ihm bekannte Melodie. Die gesamte sich vor ihm ausbreitende Szenerie, also auch er selbst darin, erinnert ihn an die Durchsicht jahrzehntealter Alben und die darin befindlichen, allmählich undeutlich werdenden Fotografien. Es ist, als habe man es so schon einmal gesehen, exakt so, nur habe sich inzwischen die Außenwelt und man selbst verändert und nicht das Album. Stark strahle es noch aus der Vergangenheit herauf, die in Wirklichkeit ewig andauert, während sich andererseits die Gegenwart innerhalb von Sekundenbruchteilen selber auffrisst. Slütter saugt an seiner Zigarette und muss lachen, denn sein Gehirn vermag sich partout nicht um diese paradoxen Gedankengänge herumbiegen. Schnappt man danach, so ist der Gedanke futsch, lauert man ihm auf, so verblasst er im Augenblick der Erkenntnis. Einzig sein eigener Tod, denkt er, ist ihm vorbestimmt. Schon jetzt ist dieses Ereignis in die Zukunft eingeschrieben, es fehlen ihm nur noch die Koordinaten desselben, die Justierung in Raum und Zeit. Auf dem Frachtschiff befindet sich neben Apirana, jenem im Gesicht imposant tätowierten Maori, den er in Neukaledonien als erfahrenen Seemann angeheuert hat, und Herrn November, dem Heizer, auch das junge Mädchen Pandora. Slütter hat sie in Sydney aufgegabelt, sie ist ihm quasi vor die Füße gelaufen, nachdem er seine zweimal jährlich in Sydneys Chinatown angerauchten Opiumträume mehr oder weniger ausgeschlafen hatte und nachmittags hinunter zu seinem Frachtschiff gewankt war. Er war leicht derangiert um die Ecke zum Quai am Darling Harbour gebogen, dort war zwischen prächtigen Dreimastern und weiß getünchten Linienschiffen die Jeddah gelegen, jener hässliche, mit Seepocken überzogene, geliebte Frachter undefinierbarer Farbe. Und just als er mit übernächtigtem Blick ihr Achterdeck sowie den bereits rauchenden Schlot vermessen und seinen Seesack einem Kuli hingeworfen hatte, war dort vor ihm Pandora gestanden, barfüßig, rothaarig, vielleicht 12, vielleicht 14, eine kleine Augenbraue geschickt hochgezogen, eine Tasche, in der sich mehrere Bleistifte und ein hawaiianischer Quilt befanden, über die schmale Schulter gehängt. Mit einer fast unmerklichen Andeutung des Kopfes hatte sie den Quai hinuntergewiesen in Richtung der vier Polizisten, die sich in einiger Entfernung näherten und eher eindringlich als kläglich gefleht, er möge sie bitte verstecken oder auf seinem Schiff mitnehmen. Auf jeden Fall sei es unumgänglich, dass sie sich vor den sich bedrohlich nähernden Konstablern verberge. Slytter hatte keinen Augenblick gezögert und sie an dem gleichgültig dreinschauenden Maori vorbei hinunter in die Kapitänskajüte der Jeddah gebracht, eine Decke über sie und den Zeigefinger auf seine Lippen gelegt, sich dann auf die Brücke begeben, den Befehl zum Auslaufen gerufen und dem Maschinisten November angeordnet, er möge Achtern die kaiserliche Handelsflagge hissen, worauf sich die Jeddah kurze Zeit später ihrem ramponierten äußeren Lügen strafend durchaus schneidig und rasch aus dem Hafen von Sydney hinaus auf offene See begeben hatte. Pandora schläft lange in der Kajüte. Sie schläft, bis die Küste von New South Wales längst am Horizont verschwunden ist und sich der Ozean unter der Jeddah tintenblau gefärbt hat und als sie erwacht und an Deck tapst, sich die hellroten, ungekämmten Haare links und rechts aus dem Gesicht streicht und Slytter vom Ruder ablässt, stellt sie sich neben ihn und lehnt dankbar ihren schmalen Kopf an die Schöße seiner schmutzig-weißen Kapitänsjacke. Slytter weiß dann, er würde niemals eine Erklärung von ihr verlangen, weshalb sie auf sein Schiff geflüchtet ist oder wer sie sei. Die See ist nachsichtig. Manche denken beim Gedanken an das Meer an Mord. Er jedoch fühlt eine unendlich zärtliche, nostalgisch gefärbte Zuneigung zu jener Zeit, als die Erde noch menschenleer war. Hierin ist er wohl Engelhard nicht unähnlich, aber seine Vorstellungen und Träume zeigen ihm niemals eine andere Welt als die unsere. Er sieht kein kommendes Geschlecht sich ausbreiten und keine neue Ordnung entstehen, sondern allein und immer wieder die See, die mit blutwarmer, organischer Unbeirrbarkeit Kirchen, Städte, Länder, ja ganze Kontinente überflutet. Ob Slytter wohl sehr in Pandora verliebt ist? Oder sieht er sich zu deutlich in der Rolle des Vaters und Beschützers, als dass er sich erlauben würde, Pandora als junge Frau wahrzunehmen, wenn sie des Nachmittags über das Oberdeck schleicht wie eine ingwerfarbene, desinteressierte Katze? Er gedenkt jedenfalls, sie in Deutsch Samoa abzusetzen, aber daraus wird nichts, da sie sich, als die Jeddah in die Bucht von Apia einläuft und sie den auf einem Faktoreidach gehissten Union Jack gewahr wird, schreiend und weinend vor ihm auf den Boden wirft und mit den kleinen Fäustchen so lange das eiserne Deck bearbeitet, bis ihre Hände an den Seiten blutig aufreißen, dabei mit den hübschen Augen heimlich aufwärts schielend, ob ihre beschämende Posse wohl zu dick aufgetragen ist. Aber Slytters Herz ist weich wie Kautschuk und er weist November und Apirana an, die Cognac-Kisten löschen zu lassen. Er nimmt die Pfannen und einige Kisten Krebsfleisch in Konservendosen an Bord und beruhigt das Mädchen, indem er ihm durch die Haare streicht und sagt, es könne bis Neupommern auf der Jeddah bleiben. Der Maori verbindet Pandoras Hände, November, dessen Kleidung und Haut zusehends von einer immer dunkler werdenden Rußschicht überzogen sind, lädt Kohle an und wenig später, sie sind wieder auf hoher See, erscheint vor ihnen der Sturm. Schiefergrau, abweisend und mit der Intensität eines riesenhaften Tieres. Wolkenberge schwellen binnen Minuten an, ihr Inneres vom zuckenden Feuerwerk eines Unwetters gelb-weiß erleuchtet. Die Kompassnadel auf der Kommandobrücke beginnt im gläsernen Kreis anarchisch umherzuzurren. Turmhohe Brecher treiben den Frachter vor sich her, als sei er lediglich aus Karton. Von der Spitze eines Kammes saust er ins nächste Wellental hinab und anschließend wieder hinauf, so dass es selbst Apirana mulmig zumute wird. Der Maori bindet sich, als sei er ein wiedergeborener, fleischgewordener Queequeg, mit einem Tau an der Reling nächst der Kommandobrücke fest, um Slytter aus Leibeskräften den richtigen Kurs zuzuschreien, den er aufgrund der geheimen Verbundenheit seiner Ahnen mit Navigation und Seefahrt genauer erahnt, als ein Kompass je dazu in der Lage sein würde. Beiden scheint es jedoch zusehends, als drohe die Jeddah jeden Augenblick zu kentern. Slytter fühlt nach Eisen schmeckende Tränen der Wut in sich aufsteigen. Aber Herr November arbeitet wie ein Dämon unten in der Dunkelheit des Schiffsrumpfes. Kohleschaufel um stete Kohleschaufel landet im orange glühenden Ofen unter dem Kessel. Zwischendurch wirft er den Spaten beiseite und zurrt an den Reglern und Ventilen der infernalischen Maschinerie, um dann sofort wieder weiter zu schippen, Stunde um Stunde. Das Feuer ist sein Metier, es ist nicht allein ein Kampf gegen den Orkan, den November dort im Maschinenraum führt, sondern ein beinahe urzeitliches Ringen gegen die Natur an sich. Es ist die archaische Auflehnung eines Demiurgen, der dem Elementarchaos trotzend die eiserne Schaufel 100.000 Mal wieder die Impertinenz der Welten Unordnung erhebt. Pandora, die noch nie eine derartige Schiffsreise unternommen, sitzt zusammengekauert und schlotternd vor Angst in einer Ecke von Slytters Kajüte. Jedes Mal, wenn eine weitere Flasche zerschellt oder ein Instrument Richtung gegenüberliegende Wand saust, heult sie auf in der Gewissheit, die letzte Stunde ihres kurzen Lebens sei gekommen. Sie fühlt, wie die ungeheure See den Frachter zu zerschmettern droht. Es ist die Vorstellung der immensen Menge des Wassers dort draußen, die ihre Todesangst hervorbringt, jene kilometertiefen Abgründe unter ihr, die Ahnung der augenlosen, quastigen, schleimigen Tiere dort unten in der ewigen Dunkelheit. Und Slytter, der unter keinen Umständen die Kommandobrücke verlassen kann, schickt an seiner Stadt Apirana hinunter in die Kajüte, er möge sie fest in seinen Armen halten und ihr, dabei ein sanftes Maori-Lied summend, über den Kopf streichen. Der Sturm dauert 2 Tage und 3 Nächte, in deren Verlauf sich Apirana, November und Slytter literweise kohlrabenschwarzen, gezuckerten Kaffee einverleiben, sonst aber keinerlei Nahrung zu sich nehmen, und als das Wetter endlich bricht, ist es, als ob ein schweres Fieber den geschundenen Körper verlässt. Eine schrägstehende Lichtsäule stößt durch die aschene Wolkenfront, die Welt atmet auf, die See beruhigt sich, und erschöpfte Fregattvögel lassen sich auf dem vom Orkan malträtierten Vorderdeck der Jeddah nieder. Die erzürnte Gischt vereinzelter Brecher sprüht noch die Seiten des Schiffsrumpfes empor, aber Gottlob, es ist vorbei. Pandora klettert aus der Kajüte nach oben und setzt sich, ihre nackten Beine an sich ziehend, wort- und grußlos, jedoch im Bewusstsein eine gewaltige Feuerprobe bestanden zu haben, auf eine festgezurrte Kiste Konservendosen und lässt ihre Haare vom salzigen Fahrtwind durchwehen. Ihre Tränen und ihre Angst werden ihr nicht vorgehalten. Selbst Herr November, der aus den Niederungen des Frachters emporgestiegen ist und sich mittels eines in die See gehängten Eimers den Ruß von Gesicht und Händen wäscht, ringt sich, als er an ihr vorbeischreitet, ein flüchtiges, lakonisches Lächeln ab. Kein Kitt bindet so fest aneinander wie gemeinsam durchstandene Todesgefahr. Und im kurzen Augenblick der Erhellung seines Antlitzes glaubt man, den wirklichen November erahnen zu können. Einen sensiblen, schönen, düsteren Mann, der versucht, ein lang vergangenes Leid für immer vor sich selbst zu verbergen. Slytter untersucht die Ladung, es ist nicht ins Meer geschwemmt worden, außer einer kleinen Kiste Bratpfannen. Es ist ihm nicht klar, warum man im Schutzgebiet australische Konservendosen mit Krebsfleisch geordert hat, wo doch die köstlichsten Krebse frisch aus dem Meer zu erhalten sind. Er zuckt mit den Schultern, raucht eine Zigarette und steuert die Jeddah unentwegt nordwestlich. Gegen 1 Uhr nachmittags sichtet er ein anderes Schiff. Es ist ebenfalls ein Frachter, allerdings auf südlichem Kurs, Darwinwärts. Er funkt mit dem Marconi-Apparat um Erkennung, es kommt keine Antwort und er ruft Pandora, sie möge einige Dosen öffnen und den Inhalt auf einem Stöfchen erwärmen. Bald schon zieht der Frachter unsichtbare, verlockend aromatische Duftschwaden hinter sich her. Während sie zusammen essen, bietet Apirana an, das Mädchen zu tätowieren, eine Stelle ihrer Haut für immer mit der Geschichte des durchfahrenen Sturms zu überziehen, aber Slytter will nichts davon wissen und untersagt es. Er kann es nicht ertragen, dass ihre äußere Hülle, ihre weiße Epidermis von Nadeln durchstochen wird. Der Maori zuckt mit den Achseln. Es bedeutet ihm nichts, außer dem Wissen, dass dieser Teil der Chronik des Verlaufs der Welt, die jedem Menschen zustehe, nun nicht auf dem jungen Mädchen nachzulesen sei. Und er geht hinunter in den Kesselraum, um November einen Teller dampfenden Krebsfleisches zu bringen. Es ist eine sonderbare Liebe, die die beiden verbindet. Pandora hat Slytter bedingungslos zum Herrn über ihr Schicksal auserkoren, und er scheint durch sie eine gewisse Unbeirrbarkeit erlangt zu haben, die er sich selbst gar nicht zugetraut hat. Er empfindet sich plötzlich, soweit das möglich ist, als profunderer Mensch. Er sieht die See nun nicht mehr als auslöschendes, allreinigendes Element, sondern beginnt, Pandoras Angst vor den Tiefen zu erfassen. Er versteht, warum er als Einzelner zwar ein Teil von allem, aber in der Gesamtheit nichtiger ist als ein kleines Stückchen Koralle, das über Jahrmillionen an der äußersten Peripherie oder Weltenwahrnehmung zu ephemerem Sand zerrieben wird. In jenen Momenten ist Slytter dem Tod ein behutsames Stück näher gekommen. Und schließlich fährt, beinahe wie ein zum Krüppel geschlagener Hund, der verstohlen unter eine Brücke schleicht, um seine Wunden verheilen zu lassen, die Jeddah in die Blanche Bucht ein. Niemand wartet winkend am Quai auf ihr Eintreffen, niemand beeilt sich, den ramponierten Kahn im Hafen von Rabaul willkommen zu heißen. Slytter steht auf der Kommandobrücke und gibt Anweisungen, den Anker und die Verteuung betreffend, die von Apirana und Herrn November halbherzig befolgt werden, während Pandora, nachdem sie sich vergewissert hat, dass kein englisches Polizeiaufgebot sie erwartet, im hellen Kleid von Bord auf den hölzernen Anleger springt und, an den dümpelnden Barkassen vorbei, schnurstracks barfuß Richtung Gouverneursresidenz läuft, deren weißgetünchte Fassade sie schon bei ihrer Einfahrt in die Bucht ausgespäht hat. Auf halbem Weg bleibt sie stehen und bückt sich, um Blumen zu pflücken, und einige Insulanerkinder kommen schüchtern hinzu. Aus der Ferne sieht es aus, als würden sie innig miteinander spielen. Pandora vergisst darüber, weswegen sie an Land gegangen ist. November geht ebenfalls von Bord, um einen Vertreter der Faktorei, die die Ladung der Jeddah bestellt hat, ausfindig zu machen. Der Besuch in Rabaul hat nach dem Sturm etwas ganz und gar Antiklimaktisches. Es ist Flütter einerlei, ob jemand sich für die Bratpfannen interessiert oder nicht. Er sieht Pandora hinterher und weiß, dass er sie wieder verlieren wird. Noch nie ist ihm etwas wichtig gewesen. Niemand hat jemals Macht über ihn gehabt. Ja, denkt er, er habe es schließlich selbst zugelassen, dass jenes rothaarige Kind ihn nicht nur verwundbar, sondern sterblich gemacht habe. Er knöpft in aller Ruhe seine Kapitänsjacke zu und ergreift seine Mütze, um sich ebenfalls hinüber zur Residenz zu begeben. Sein Misstrauen jeglicher Autorität gegenüber hat er in die hinterste Ecke seines Bewusstseins verbannt, da er gehört hat, dass Hal, der hiesige Gouverneur, ein durchaus anständiger, besonnener Mann sei. Trotzdem wird er das Gefühl nicht los, sein Schicksal werde zusehends von anderen beeinflusst. Es entgleitet ihm alles. Wie bei einer Schachpartie, deren unausweichlicher Verlust sich schon ganz am Anfang, nach dem dritten oder vierten Zug, exponentiell funktionell abzeichnet. Freilich andersherum, als könne die bereits im Samenkorn vorhandene Form des alten Baumes erahnt werden. Im Vorbeigehen lächelt er Pandora an, die sich zu den eingeborenen Kindern auf die Wiese gesetzt hat, und als sie nicht zurücklächelt, ja noch nicht einmal zu ihm aufschaut, schließt er die Augen und geht weiter. Die vorherrschende Ansicht, die Zeit sei ein unaufhaltsamer Strom, in dem alles seinen präzisen Anfang habe und seinen klar definierten Verlauf, hat sich auch ins Flütters Denken festgesetzt. Dabei ist es, wie ihm in manchen luziden Momenten gewahr wird, eher so, dass das Ende sehr wohl feststeht, nicht aber das immerwährende Präsens, welches einen dorthin zu führen weiß. Das perfide, unfassbare Jetzt meandert, einem ektoplasmischen Wabern gleich, aus allen Ecken und Enden und fließt unkontrollierbar wie ein Gas in sämtliche Richtungen des Daseins, dabei die unwiderrufliche Einzigartigkeit jedes seiner Augenblicke außer Acht lassend. So auch den folgenden. Es präsentiert sich also Kapitän Slütter, pünktlich zur Verabredung beim Gouverneur, lehnt mit beiden leicht erhobenen Händen das offerierte Glas Bier ab, setzt sich sachte hin, als ahne er, dass jetzt etwas Wesentliches, etwas durch und durch Unangenehmes folgen wird. Hal räuspert sich und bittet um Verständnis, wenn er gleich zur Sache kommen wolle. Er wisse natürlich, dass Slütter kein missratener Strandläufer sei, einer jener weißen Taugenichtse, die den Pazifik bevölkern und von der Hand in den Mund leben. Aber es gebe gewisse Umstände, die Maßnahmen erforderlich machten, die sozusagen außerhalb des Gesetzes ihrer Erledigung harrten. Und einer wie Slütter, Hal steht dabei abrupt auf, der zwischen Tür und Angel lebe, keine Familie habe, er kann natürlich, denkt Slütter, nichts von Pandora wissen, aufgrund seiner Freiheitsliebe, die Hal im Übrigen sehr achte, die dem Kapitän aber verwehre, sich irgendwo länger als nötig heimisch zu fühlen, im stillen Ozean jahrelang hin und her gondele, einer wie er, müsse für Hal bitte eine Kleinigkeit erledigen, die moralisch vielleicht nicht einwandfrei, aber gänzlich notwendig sei. Also, August Engelhardt, den Slütter ja vor einigen Jahren in der alten Hauptstadt Herbertshöhe kennengelernt habe, sei gewissermaßen untragbar geworden. Man habe lange abgewägt, inzwischen sei er hochverschuldet, seine Insel gehöre ihm gar nicht, die Plantage sei verwildert, wahrscheinlich habe er einen Mord begangen, ganz sicher sei er verrückt geworden. Hal habe sich die ganze Sache jahrelang durchaus wohlwollend angesehen, aber nun, um es kurz und schmerzlos zu machen, er knetet sich dabei hinter dem Rücken die Hände, bitte er Slütter, da er hier die finale gesetzliche Instanz zu vertreten habe, hinüber nach Kabakon zu fahren, den Kokosapostel zu erschießen, seine Leiche zu verbrennen und die Asche ins Meer zu streuen. 2000 Mark biete er ihm dafür an, aus einer geheimen, unter seiner Alleinverantwortung stehenden Kriegskasse. Darüber gäbe es keine Belege und keine Abrechnungspflicht. Slütter müsse den Empfang des Geldes weder quittieren noch dem Deutschen Reich steuerliche Aufwartungen machen. Hal benötige lediglich einen Willigen, der ein, zwei Schüsse abgibt und danach das Schutzgebiet wieder verlässt. Slütter muss husten und besieht sich seine Hände. Schweigen. Nein, er wolle das nicht tun. Das ist, sagt er, eine Schuld, mit der er nicht leben will. Hahl, der sich eine Zigarette anzündet und Nachdenklichkeit suggerierend eine Weile den still emporschlängelnden Rauch des brennenden Stäbchens betrachtet, holt aus, ja, er sehe ein, dass das Gefühl der Schuld seinen Quell in der Zivilisierung des Mannes habe, der unter dem Druck in einer organisierten Gesellschaft zu leben seinen Aggressionstrieb nach innen, ergo gegen sich selbst lenke. Engelhardt denke vermutlich ganz ähnlich. Aber nichtsdestotrotz und schlussendlich sei dies eine Kolonie, und der Koloniebegriff beinhalte nun einmal die Termini anpflanzen, bearbeiten, besiedeln, erschließen, ertragreich machen, ja, nutzbar machen. Das seien die Ordnungen, mit denen er arbeite. Sein Amt, welches ihm zuvorderst die Interessen des deutschen Volkes zu vertreten auftrage, befähige ihn zur Ausübung gesetzlicher, vernunftvoller Macht, um die Kolonie zu erhalten. Werde aber sein Einflussbereich durch, wie in diesem Falle, Anarchie und Irrsinn touchiert, dann müsse er handeln, ja zu äußersten Mitteln greifen, das sei sozusagen sein kategorischer Imperativ, das sich inzwischen drüben auf Capacon alles weitaus schlimmer darstellt als von ihm geschildert, liegt jenseits seiner Vorstellungskräfte. Slütter, der keine Philosophen liest, verneint abermals, nimmt seine Kapitänsmütze und erhebt sich, um zu gehen. Ob er denn wenigstens einen Revolver besitze, will Hahl wissen. Ja, durchaus, unten auf der Jetta habe er einen. Und Hahl, der seinen Posten nicht inne hätte, könnte er nicht mit einer an Grausamkeit grenzenden Berechnung handeln, entbietet nickend dem Seemann einen kurzen Abschiedsgruß. Dieser hat schon die Veranda betreten, da zaubert der Gouverneur aus der Jacketttasche ein Schreiben hervor, aus welchem hervorgeht, dass das junge Mädchen Pandora, einzige Tochter von Frederick Thesiger, Viscount Chelmsford, dem Gouverneur von New South Wales, die aus einem Internat in Sydney geflohen, in Rabaul festzuhalten sei, bis die relevanten Repräsentanten ihrer britannischen Majestät George hier eingetroffen, sie eingesammelt und retour nach Australien verschifft hätten. Slütter zuckt unmerklich zusammen, schlafwandelt zurück ins Empfangszimmer, setzt sich wieder hin, schüttelt den Kopf, ergibt sich, es ist genug. Hahl, der ihm den Brief hinhält, hinübergeht zur Anrichte und beiden ein Glas Whisky einschenkt, hat gewonnen. Kapitel 12. Am Abend steht Lützow etwas abseits auf der gräsernen Anhöhe zur Gouverneursresidenz. Lampionketten hängen zwischen den Palmwipfeln, Glühwürmchen steigen tanzend aus Büschen empor. Ein Schwarm abertausender Fledermäuse fliegt geräuschlos landeinwärts, um die Nacht tief im Urwald schlafend zu verbringen. Die Sonne ist bereits untergegangen, aber dort hinter dem Vulkan ist noch das ferne Leuchten des sanft verblassenden Tages zu erkennen. Kapitän Slütter, weiße Uniform tragend, sitzt rauchend und in Gedanken versunken auf der Veranda. Sein grausamer Auftrag erdrückt ihn. Neben ihm leert Pandora, deren Füße in anmutigen Lackschuhen ruhen, woher hat sie sie bloß, und nicht ganz bis hinunter zum Boden reichen, einen großen Teller Ingwerbiskuits. Auf der Wiese singt der gute Dr. Wind im belustigten Halbrund einiger Pflanzer Kegelida manina aus La Bohème. Hahl ist aus irgendeinem Grunde nicht zugegen, livrierte Chinesen reichen Gläser mit zuckrigem Punsch, Lützow raucht seine erste, ihm fantastisch schmeckende Zigarette seit einem Jahr. Es ist eine deutsche Marke. Er entfernt mit der Fingerspitze einen Tabakbrösel von der Unterlippe und sieht hinaus auf die sich verdunkelnde Bucht. Da gleitet eine nicht mehr ganz junge Frau auf ihn zu und erklärt mit beiläufiger Eleganz und ohne sich vorzustellen, sie sei erleichtert, dass Lützow nun nicht mehr drüben bei dem Nackten sei, aber er habe diese Zeit auch nötig gehabt, gesundet sehe er aus, an der Seele gesundet. Lützow, dessen Erinnerungen an die ihm damals schrecklich erschienenen musikalischen Auftritte im deutschen Club verblasst und nicht nur mit dem Firnis der vielen Monate auf Capacon überzogen, sondern auch durch den verwirrenden Umzug der Hauptstadt nach Rabaul in völlige Vergessenheit geraten sind, wendet sich zu Queen Emma und blickt in ein dunkles, angenehmes, offenes Gesicht, dessen leicht geöffneter Mund zwei tadellose Zahnreihen freigibt, die ihrerseits von einer nur im Ansatz sichtbaren Zungenspitze durchdrungen werden. Es trifft ihn wie ein elektrischer Schlag. Mit seinen schlanken Händen umfasst er ihre Hüfte, zieht Emma äußerst männlich an sich und küsst sie in dunkelroter, rauschhafter Hingabe. Während Engelhardt drüben auf Capacon im Schutz der einsetzenden Dunkelheit damit begonnen hat, mit seiner Axt 4 Meter tiefe Löcher auszuheben, einige am Strand, andere tief im Urwald, deren Zweck nur er kennt und die er dann aber, kaum ist die knochenschinderische Arbeit daran beendet, mit Zweigen und Palmblättern bedeckt, als habe er vor, die Insel mit Fallgruben zu überziehen, führt Lützow Emma hinunter an den menschenleeren, vom inzwischen aufgegangenen Vollmond mit fahlem Licht bestrichenen Strand. Schon sinken sie hin und das Fluidum ihrer Gelenkigkeit stockt, verwandelt sich in automatisierte Bewegungen, die von Ferne betrachtet dem Rhythmus einer absurden Menschmaschine nahe kommen. Sie wirken wie ineinander verschlungene, halbnackte Puppen, die am Boden liegend einen spastischen Engtanz absolvieren. Der Mond bescheint die beiden hüpfenden Kugeln von Lützows blond behaartem, emporgerecktem Hinterteil. Ab und an weht ein Stöhnlaut Richtung Gouverneursresidenz herüber, obwohl es windstill ist. Wenige Seemeilen nordwärts streift ein hinkender, nackter Engelhard unter demselben Vollmond durch den Urwald seiner Insel in den erhobenen Händen die Axt. Anderntags beschließen Lütze und Emma, nicht nur Rabaul gemeinsam zu verlassen, sondern so schnell als möglich zu heiraten. Eiligst packt man einige Koffer, verriegelt die Flügeltüre der Villa Gunantambu mit einem großen Vorhängeschloss und während sich die Mitglieder, allen voran die Damen, des deutschen Clubs zu einer Art spontanen, außerordentlichen Vollversammlung treffen, deren alleiniges Ziel es ist, so viel wie nur möglich über Queen Emma und ihren Musiker zu spotten und beide mit dem Schmutz ihrer von Missgunst geprägten Ressentiments zu überziehen, laufen beide, gefolgt von einer Schar schwarzer Kofferträger, hinüber zur Gouverneursresidenz, um Hahl die Bitte anzutragen, sie an Ort und Stelle zu vermählen. Emma trägt ihr gebrauchtes, schon seit Jahren nicht mehr ganz blütenweißes Hochzeitskleid. Hahl, von dem niemand auch nur im Entferntesten ahnt, dass er seit über einem Jahrzehnt äußerst unglücklich in Emma verliebt ist, hat natürlich schon von der Geschichte gehört. Und in manchen Momenten ist ihm, als entgleite ihm die ohnehin recht brüchige Realität, so auch jetzt, da die beiden versonnen lächelnd vor ihm stehen und er sich kurz zuvor noch Gewissensbisse wegen des vielleicht doch hundsfeigen Mordauftrags erlaubend, sich blitzschnell ein diplomatisches, um nicht zu sagen falsches Lächeln ins Gesicht beschwört, den beiden seine besten Wünsche ausspricht und augenzwinkernd Lützow anstößt, ob dieser es sich auch gut überlegt habe. Lützow, als könne er die allernächste Zukunft schon sehen, deklamiert mit einem ansehnlichen Grinsen, doch trunken der Sänger, nicht achtend der Mahnung, zurück in den Orkus wendet den Blick. Eine Krawatte ist schnell gefunden, Hahl leiht lachend eine von seinen her, ja, darin sei er ganz prinzipienlos und großherzig, freue er sich doch, dass Lützow augenscheinlich wieder in der Zivilisation angelandet sei. Nein, nein, er wolle sich nicht trauen. Ein Vorwand ist genauso schnell gefunden wie die Krawatte verliehen. Er finde seinen Zwicker nicht. Sollen sie nur ohne ihn machen, die jungen Leute? Emma ist jenseits der 50. Slüter sei doch Kapitän, auch er habe das Trauungsrecht. Husch, hinab zum Ufersteg. Er komme augenblicklich nach. Ein Glas Spumante werde er dann auf ihr Wohl stürzen. Besser zwei oder drei. Haha. Und Hahl, der Emma allzu oft schon hat heiraten sehen, folgt natürlich nicht nach, sondern beobachtet die beiden, wie sie hinunter zur Jeddah turteln. Schließt schweren Ganges die Tür zu seinem Privatgelehrtenzimmer auf, dort hängt im Mahagonirahmen hinter Glas die ubiquitäre Reproduktion von Böcklins Toteninsel, wirft krachend die Tür hinter sich zu, setzt sich hinter den Studiertisch, vergräbt das Gouverneursgesicht in den männlichen, sonnenbraunen Pranken und weint mit einer Zügellosigkeit, die ihn selbst am allermeisten überrascht. Unten am Quai dann, euphorisiert, bitten die beiden Kapitän Slüter, sie an Bord der Jeddah zu trauen. Dieser räuspert sich, schabt sich am Kinn, tritt von einem Bein auf das andere, hustet und willigt dann doch schließlich ein, obwohl er, dies müssten Sie bitte zur Kenntnis nehmen, keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet der Eheschließungen habe. Der Maori Apirana schlüpft in eines von Slüters nicht mehr ganz frischen weißen Hemden und zieht, amüsant anzusehen, fälschlicherweise am Klüverbaum die Reichsfahne hoch, dann schüttelt er grinsend eine Flasche Champagner. November ist wie immer im Kohlenraum verschwunden, Pandora irgendwo an Land. Emma kaut auf einer Karamell und sieht 15 Jahre jünger aus. Lützow selbst, kerngesund, eine Spur zu selbstsicher, sprüht vor elektrischer Energie, ihm hat, so bemerkt er, ganz klar und offensichtlich das Mondäne gefehlt, das Zivilisationsritual, die Kristallgläser, die weißen Hosen mit der Bügelfalte, kein Gedanke mehr an Kabakon, genug davon, es war ein Experiment, ja, ein geglücktes, er kann es fast ein Jahr aushalten in der Askese, seine diversen Krankheiten sind geheilt, nun aber zurück nach Europa. in die alte Welt, dessen komplexe Befindlichkeiten ja durchaus dienlich sind, sich selbst innerhalb einer Struktur zu verorten, in die man hineingeboren wurde. Was nützt einem der Ausbruch, wenn man nicht zurückkehrt, um das Erlernte, das Erlebte anzuwenden? Reich mir die Hand, viel Liebchen, fort nur fort, nach Baden-Baden, Montecatini-Therme, Evian-les-Bains, Königin der Inseln, wir werden Franz Liszt besuchen, Debussy in der Sommerfrische Frankreichs, dann Berlin, Budapest und die golden erstrahlenden Opernhäuser unseres ururalten Kontinents. Wir werden ein Automobil kaufen, mit rauschhafter, geschmeidiger Geschwindigkeit monacowärts brausen, ein gebräuntes, unbesiegbares Löwenpaar, 10.000 Mark auf Rot setzen, den Gewinn liegen lassen, dass er sich verdoppele und abermals verdoppele, dann Hummer Thermidor, geeister Pouilly-Fuissé, danach ein endloser, schwindelerregender Erdbeerreigen, ein taumelnder Elfentanz unter mediterranem Halbmond. Emma haucht ihr Ja, Lützow selbstverständlich auch, Kapitän Slütter spricht einige Sätze, die er sich halb ausgedacht, halb zusammengereimt hat. Schon sind sie Mann und Frau, ein Champagnerkorken fliegt mit lautem Knall himmelwärts. A Piranha, dessen mit konzentrischen Kreisen tätowiertes Gesicht von perlendem Schaumwein köstlich benetzt wird, schenkt die bereitstehenden Gläser voll, sich selbst am vollsten, leert seines in einem Zug und durch die blitzschnell in der maorischen Großhirnrinde einsetzende Wirkung des Weines aus der reservierten Eleganz seines Volkes gelockt, er, der nie getrunken hat, umarmt Lützow, Emma, Slütter aufs Innigste. Am Vormittag ist in Rabaul auch die Prinz Waldemar eingelaufen. Sie ankert nun schneeweiß, stattlich und etwas pikiert, direkt neben der ausgesprochen unansehnlich zu nennenden Jeddah, deren äußerliche Erscheinung sich nach dem durchfahrenen Sturm in der Salomonensee nicht unbedingt verbessert hat. Man schaut natürlich trotzdem herüber auf den Kapitän und das Brautpaar, grüßt, winkt, und Lützow saust seinerseits im Übermut und voll Vorfreude auf den eleganten Erster-Klasse-Salon der Waldemar, denn er hat ja wirklich genug von Sandflöhen und nacktem Diskutieren, in Richtung Reling der Jeddah, steigt hinauf und von dort mit einem Satz, äußerst leichtsinnig, zwei gefüllte Champagnergläser wie ein Oberkellner balancierend, hinüber auf das Reichspostschiff zu springen, dabei nach hinten, Jeddahwärts schauend, brennende Zigarette im Mundwinkel, irgendein Bonmot ausrufend. Die Sohle seines Schuhs, den zu tragen seine Füße nicht mehr gewöhnt sind, gleitet auf der rutschigen Außenwand der Waldemar ab. Er versucht greifend, die Reling zu erreichen, verfehlt sie, und nun werden ihm beide Beine, als hingen sie an je zwei am Himmel befestigten Bindfäden, nach oben gezogen. Er vollführt ein Salto, der tatsächlich das Suffix Mortale verdient, saust dann Kopf nach unten in das Hafenbecken, fällt zwischen beide Schiffe ins Wasser und wird von ihnen, deren Bäuche sich dank einer unglücklich verlaufenden Welle oder Strömung jetzt wie eiserne Walfische unerbittlich einander annähern, zermalmt. Nicht nur Beine oder Arme werden zerquetscht, sondern der ganze Lützow. Von der Prinz Waldemar wird noch nach entsetztem Rufen ein rotgestreifter Rettungsring hinabgeworfen, der aber nicht einmal die Wasseroberfläche erreicht, sondern nutzlos eingeklemmt zwischen beiden Schiffen stecken bleibt, wie ein Kaubonbon zwischen Zunge und Gaumen eines desinteressierten Riesen. Emma, die im vergilbten Hochzeitskleid auf der Jeddah verharrend das Geschehen nicht nur verfolgt, sondern quasi verlangsamt, Bild für fallendes Bild in die Retina projiziert bekommt, sinkt im Schock hinab auf ein Knie, als müsse sie unversehens beten. Es ist alles so fürchterlich schnell passiert. Sie hebt ein besticktes, leinenes Tüchlein dort an die Unterlippe, wo sie sich gebissen, zwei Tränen springen ihr links und rechts aus den Augen, der Batist erhält einen kreisrunden roten Fleck. Slütter greift sanft ihren Arm, richtet sie auf. Sie steht, wehrt seine stützenden Hände ab, kein Schreien, keine weiteren Tränen. A Piranhas Antlitz ist ein bemalter Felsen. Kapitel 13. Es scheint Slütter, der zur Erfüllung seines mörderischen Auftrags nach Kavakon hinüberfährt, als erwarte ihn Engelhardt bereits. Als wisse dieser vom nahenden Henker, als sende er ein vibrierendes, pochendes Feld voraus. Slütter hat für sich entschieden, er werde sich mit einer epochalen Unerbittlichkeit wappnen, nicht im geringsten ahnend, wie weit sich Engelhardt inzwischen von der Menschengemeinschaft entfernt hat und wie leicht es ihm andererseits fallen wird, den Abzug seines Revolvers zu betätigen. Engelhardt hat sich, nachdem er die Arbeit an den Fallgruben beendet hat, in sein Haus begeben und, nachdem er Innen- und Außenwände sowie die Seiten vielleicht eines guten Dutzends seiner Bücher mittels Kohlestücken über und über mit schwarzen Streifen bemalt hat, sich anschließend auf den Boden gesetzt und mit der Schere den Daumen seiner rechten Hand abgeschnitten. Die versehrte Hand an einem Feuer kauterisierend, hat er den Daumen in eine mit Salz gefüllte Kokosschale gelegt und ist hinaus und hinunter an den Strand gegangen, um die Ankunft der Dampfbarkasse abzuwarten, deren Rauch schon eine ganze Weile drüben am Horizont auszumachen gewesen ist. Es ist Ebbe, bald wird es wohl regnen, vielleicht aber auch nicht. Slütter ist, kaum von der Barkasse gesprungen, schnurstracks strandwärts durch die beinahe hüfthohe See gewartet, die an seinem Rücken anbrandenden kleinen Wellen beflissentlich ignorierend, obwohl deren Wucht ihn ein-, zweimal straucheln lässt. Er hat sich den Revolver in einem Futteral um die Brust geschlungen und sich zu einem Automatismus des Geistes gezwungen, der ihm verbietet, den dort im Sand sitzenden, bärtigen, nackten, verhungert aussehenden Engelhardt als Menschen wahrzunehmen. Dieser erhebt die linke Hand zum Gruße, die andere versehrte hinter seinem Rücken verbergend, in Slütter plötzlich den Mann erkennend, mit dem er vor Jahren einen Nachmittag lang Schach gespielt, bis zum Solus Rex, den einzigen Menschen, der ihm damals mit so etwas wie respektvoller Normalität begegnet ist. Andere Gesichter steigen nun jäh vor ihm auf, Hahl, Nagel, Govindarajan, Hellwig, Lützow, Mittenzwei, Halsey, Otto, Eukens, ein jeder von ihnen erpicht darauf, ihn zu erniedrigen, ja ihn zu zerstören mit ihrem krankhaften, vom Egoismus zersetzten Wesen, und Engelhardt lässt sich nach vorne fallen in den Sand und erbetet den Besucher an, als sei er, Engelhardt, ein Mohammedaner, der sich pietätvoll Richtung Mekka verneigt. Er ist so froh und dankbar, dass jener einzige ehrbare Mann ihn jetzt aufsucht, ja es ist, als habe sein magisches Durchstreichen der Bücher von Swedenborg just dieses Wunder bewirkt. Er gräbt mit den neuen Fingern seiner Hände im nassen Sand vor ihm, ungeachtet des infernalisch kribbelnden Daumenstumpfs. Slütter, ja, so hat er geheißen, Kapitän Slütter, absurd, dass ihm die Vorsehung ausgerechnet jenen sende, er hoffe inständig, Slütter habe inzwischen sein Kapitänspatent erhalten, dass alles sozusagen im Lot sei, wie der Seemann sagt, bevor er zur Salzsäule erstarrt. Haha, vielleicht befehlige er gar ein eigenes Schiff, er freue sich über die Maßen, leider könne er ihm nichts anbieten, er habe sich ja nun seit wie viel Jahren eigentlich ganz ausschließlich von Kokosnüssen ernährt. Kann Slütter ihm ansehen, dass er lügt? Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Kriechend und mit nassem, ausgebleichtem Bart liegt er dort ausgestreckt im Sandschlamm, seine Beine sind von den gelblich-schwarzen Flecken des Aussatzes überzogen, als habe er sich wiederholt gestoßen. Slütter beeilt sich, ihm hochzuhelfen und erschrickt ob des verschwindend geringen Gewichts des Mannes. Ihm ist, als habe er ein zerbrechliches kleines Kind in den Armen oder einen sterbenden Greis, dessen Haut sich ledern und brüchig anfühlt wie bei einer Echse. Er bemerkt, dass Engelhardts Ohren weit vom Schädel abstehen, auch sie so fragil und transparent, als seien sie aus Papier, und es übermannt ihn ein starkes Gefühl des Mitleids. Er legt stützend den Arm um Engelhardts Schultern, begleitet ihn zurück zu seinem Haus an den säumenden Palmenrand und vergisst dabei, dass er gekommen ist, um ihn zu erschießen. Im Inneren der Behausung herrscht schummriges Halbdunkel. Sonnenlicht, das in dünnen Strahlen aus Wandritzen sticht, saust kreuz und quer durch die Zimmer. Es stinkt nach süßlich verwesenden Früchten. Slütter, dessen Augen sich nur langsam daran gewöhnen wollen, sieht den jungen Eingeborenen, der im Bücherzimmer lächelnd auf einem grob gezimmerten Stuhl sitzt, nicht sofort. Es ist Makeli, der mit der Schere spielt. Woher kommen nur diese ganzen Fliegen? Hunderte sind es. Slütter schickt sich an, die zugezogenen Fensterläden aufzustoßen, während Engelhardt sich, Unverständliches murmelt, an einem Bücherregal zu schaffen macht, als suche er etwas. Slütter schenkt aus einem Tonkrug ein Glas Wasser ein, riecht daran, verzieht das Gesicht und stellt es wieder hin. Das Wasser verströmt einen fauligen, modrigen Geruch. Sich am Barte ziehend, beginnt Engelhardt zu klagen, dass keine Menschenseele mehr in den Kokosplantagen arbeite. Diese faulen Simpel seien alle in ihre Dörfer zurückgekehrt. Der ungezogene Tolei-Häuptling habe wohl angeordnet, dass ihm der Dienst zu verweigern sei. Nach allem, was er für sie getan habe, sei dies nun der Dank. Allein jung Makeli hier sei ihm geblieben, obschon er ja gar nicht mehr zurück in sein Dorf könne, da er ein richtiger Deutscher geworden sei, der fließend Deutsch spreche, Man wolle ihn dort nicht mehr, wozu auch, den zweiten Faust habe er ihm letztens vorgelesen, Poe und auch das erschütternde Ende von Ibsens Gespenstern. Engelhardt bricht in Tränen aus, er beginnt zu zucken, schließlich schüttelt es ihn am ganzen Körper. Makeli muss grinsen und legt die Hände vor den Mund. Slytter sieht, dass dem Jungen ein Mittel- und ein Zeigefinger fehlen. Der Kapitän, der eine vage, aber doch ganz und gar unmittelbare Bedrohung im Raume spürt, schlägt vor, sich einstweilen die Plantagen anzusehen, worauf Engelhardt sofort aufhört zu weinen und ausruft, dies sei eine ausgezeichnete Idee, Makeli und Slytter sollten schon vorgehen, die Natur würde draußen zu ihnen sprechen, er komme dann rasch nach, er müsse nur noch schnell etwas essen, da er sich so unendlich schwach fühle. Slytter und der eingeborenen Junge treten hinaus in das blendende Sonnenlicht. Engelhardt will sich eigentlich seinem Gast erklären, will ihm alles nun Erkannte übertragen, wirklich alles, jetzt ist der passende Augenblick aber vorbeigerast. So murmelt er also weiter zu sich selbst in seiner Behausung auf- und abschreitend. Auch Nietzsche habe gegen Ende, nach dem Zusammenbruch in Turin, seine eigenen Ausscheidungen gegessen, es sei der große Kreis, das Möbiusband, das Feuerrad, die Kalachakra. Nur habe Nietzsche in seiner Umnachtung die Sache nicht zu Ende denken können. Er habe niemals diesen Jahre andauernden Hunger erleben müssen. Engelhardt sei hier unter unglücklichen Kannibalen, die sich fortentwickelt hätten, weg von ihrem natürlichen, gottgegebenen Instinkt, den ihnen die Missionare mit ihrem Gequatsche ausgeredet hätten. Dabei sei alles so denkbar einfach. Nicht die Kokosnuss sei die eigentliche Nahrung des Menschen, sondern der Mensch selbst sei es. Der ursprüngliche Mensch des goldenen Zeitalters ernährte sich von anderen Menschen, ergo der gottgleich werdende, der nach Elysion zurückkehrende von sich selbst. God-Eater. Devourer of God. Und Engelhardt greift zur Kokosschale, darin er seinen Daumen verwahrt hat, entfernt sorgfältig das Salz von dem abgetrennten Stück und beißt hinein, den Knochen mit den Zähnen zerknackend. Die Wipfel der Palmen wehen zerzaust und verwahrlost im leisen Wind des Nachmittags. Ein Paradiesvogel trabt zurück ins Unterholz, als er die beiden kommen sieht. Makeli zeigt Slytter die Orte, an denen früher die Kokosnüsse geerntet wurden. Nun kümmere sich freilich niemand mehr darum, es sei ein Jammer, was geschehe, aber so sei eben die Einstellung, ja die unverrückbare Geisteshaltung seines Volkes. Man lasse einfach alles stehen und liegen, es gäbe keine Verantwortung, sie seien wie Kinder, die eines Spielzeugs überdrüssig geworden. Slytter wundert sich über den jungen Makeli, der so sehr zum Deutschen geworden ist, dass er seine Rasse ähnlich beurteilt, wie es ein Kolonialbeamter täte. Und hier, die Kokosnüsse? Davon habe sich Engelhardt die ganze Zeit ernährt? Von nichts anderem? Und der junge Mann? Makeli lächelt verschämt. Der bärtige Weiße in seiner Uniform mit der Pistole ist ganz offensichtlich kein schlechter Mensch, kein Untier, wie jener Hobbes den Menschen im Allgemeinen im Leviathan dargestellt habe, aber er ist immer noch ein Eindringling und wie jeder Eindringling eine Gefahr. Den Musikanten hat er, Makeli, vertrieben, aber es hat ein Jahr gedauert. So lange kann er bei diesem hier nicht warten. Slytter geht zu einer Palme hin, berührt gedankenverloren mit der Hand ihren Stamm und blickt hinaus aufs Meer. Er sieht, wie sich Engelhardt aus einiger Entfernung nähert. Slytter und Makeli sollten mitkommen. Er, Engelhardt, habe ihnen im Dschungel etwas Interessantes zu zeigen, sagt er und winkt in Richtung Urwald zu einer Schneise. Sie gehen zusammen hinein, Engelhardt summt dabei eine muntere Melodie und tänzelt vor ihnen, dabei schlackern seine von der Unterernährung zu Fladen gewordenen Gesäßbacken hin und her, bis sie eine Stelle erreichen, die ihm vertraut zu sein scheint. Er weicht links vom Trampelpfad ab und bedeutet Slytter, er solle ruhig vorgehen, Makeli lässt ihn voran und beginnt unkontrolliert zu glucksen. Ahnend, dass er sich in höchster Lebensgefahr befindet, zieht Slytter seinen Revolver und erklärt, er sei geschickt worden, Engelhardt zu töten. Man sei seiner, nun man könne sagen, überdrüssig geworden in der Hauptstadt. Er habe aber keinerlei Absichten, es zu tun. Slytter hebt den Revolver und schießt ein paar Mal in die Luft. Ein ohrenbetäubendes Arpeggio aus aufflatternden Vögeln, sich beschwerenden Makaken und zischenden Echsen erfüllt den Urwald. Engelhardt und Makeli stehen wie erfroren. In diesem Augenblick sieht Engelhardt die Dämmerung herabrasen, obgleich es noch taghell ist. Er sieht die verglimmenden Spuren der Sterne, er steht auf einem bewaldeten Hügel, nächst einer seit zahllosen Äonen verlassenen Stadt. Am Horizont erhebt sich orangerot und fahl der Doppelmond, jenes traute Zwiegestirn der Harmonia Celestis. Er wähnt sich in Arkadien und weiß plötzlich, sein Mysterium ist niemals Kabakon gewesen, sondern der bis ins Unendliche sich ausdehnende, revolvierende Teppich seiner Traumwelt. Seine Sicherheit ist das Würgen angesichts seiner eigenen Geburt. Hochentwickelte Gattungen auf anderen Planeten, weiß er nun, verhalten sich stets raubtierhaft. Engelhardt umarmt seinen verhinderten Mörder, küsst und liebkost ihm die Hände immer und immer wieder, versichernd, wie dankbar er ihm sei. Es habe sich nun bei ihm im Kopfe etwas wieder eingerenkt. Dieses barmherzige Opfer sei Ausdruck des Weltengeschicks. Ja, seine Dankbarkeit sei eine unerschöpfliche und unmessbare Fibonacci-Sequenz. Seinen Swedenborg habe er weggeworfen, in der Tat. Durchgestrichen und weggeworfen. Alles müsse fort. Bergson sei der Einzige, den man eventuell noch lesen könne, wiewohl auch dieser durch den Umstand seines Judentums sich selbst disqualifiziert habe. Und die feige Order, ihn zu ermorden? Hahl habe es doch wohl befohlen. Hahl sei ebenfalls Jude. Nichts anderes habe er von diesem Volke erwartet. Mit aller Wahrscheinlichkeit habe ihn Hahl doch wohl erpresst. Slüter soll es ruhig sagen. Es läge keine Schande darin. Dieser schäbige Gouverneurphilosoph sei ein ausgefuchster Gauner, dem jedes Mittel recht sei, seine niederträchtigen Ziele erreicht zu wissen. Ja, so war Engelhardt unversehens zum Antisemiten geworden. Wie die meisten seiner Zeitgenossen, wie alle Mitglieder seiner Rasse, war er früher oder später dazu gekommen, in der Existenz der Juden eine probate Ursache für jegliches erlittene Unbill zu sehen. Hiermit hatte die nervliche Zerrüttung, die der Aussatz bei ihm angerichtet, wenig zu tun. Es gab keinen kausalen Zusammenhang zwischen seiner krankheitsbedingten Irritabilität und dem Judenhass. Nichtsdestotrotz sprudelt es munter aus ihm heraus. Wie viel Schuld sich das mosaische Volk ihm gegenüber doch aufgeladen habe, welche philosophischen Machenschaften bestimmter Scharlatane diesen und jenen Irrweg erst möglich gemacht hätten, dass man sich an höchster Stelle gegen ihn verschworen habe, ja, es sei ein zionistisches Komplott, das da fabriziert worden sei, der König von England sei involviert, Hahl, Queen Emma, der er noch so erinnert, er sich erbost einen gigantischen Geldbetrag schuldig war, und andere. Und dass die ganze Misere des Scheiterns seiner begnadeten Utopie denjenigen anzukreiden sei, die die Zügel in ihren raffgierigen, vom Mammon bis zur Unkenntlichkeit verkrümmten Händen hielten. Während dieser verrückten Suada Engelhardts schleicht jung Makili fort, unbemerkt. Er hat genug von den Weißen und ihrem Irrsinn und dieser Insel. Zwei Finger hat er geopfert, nun reicht es. Er wickelt sich ein Tuch um die Lenden, richtet den Bug eines Segelkanus Richtung Rabaul, und als er Kabakon verlässt, weiß er, dass es für immer ist und er muss weinen. Slüter kehrt dem wütend schäumenden Engelhardt ebenfalls den Rücken zu, läuft wortlos zum Strand und marschiert durch die Brandung wieder hinaus zur Barkasse. Er hat den armen, von der Kanar einer jüdischen Weltverschwörung besessenen Irrsinnigen nicht umbringen können. Es ist einfach so. Und Hahl wird das schlucken müssen. Und wenn er ihm Pandora wegnehmen wolle, dann könne er ihm eventuell etwas anderes anbieten. Sein eigenes Leben vielleicht. Aber das Mädchen verhält sich natürlich nicht so, wie Slüter es gerne gehabt hätte, als hätte er sie einfrieren können in die ewig andauernde Gegenwart, unveränderlich bis ans Ende aller Zeiten. Während Slüter auf Kabakon ist, hat sie sich an Apiranas Angebot auf der Jeddah erinnert und ihn gebeten, er möge sie doch nach seinem Belieben tätowieren mit der Bildergeschichte des Sturmes, am besten auf dem Rücken, da sei viel Platz, und nachher könne Slüter so und so nichts mehr dagegen unternehmen. Sie zieht Kleid und Unterwäsche aus und legt sich nackend mit dem Gesicht nach unten auf das Vorderdeck des Frachtschiffes, und während oben am strahlend blauen Himmel Schwalben auf- und niederstoßen, präpariert Apirana die traditionellen Knochennadeln, gibt ihr ein Stück Tau zum Draufbeißen und beginnt die mit schwarzer Tinte versehenen Spitzen in die Rückenhaut des jungen Mädchens einzustanzen. Er fährt, als sei er ein dunkler Pygmalion, mit der sachkundigen Hand probend über jene Stellen, an denen er dräuende schwarze Wolken zu malen gedenkt, grausige Kraken, die aus den Wellentälern auftauchen. Rechts, zur Schulter hin, sollen die Fregattvögel entstehen, die das Ende des Orkans bedeuteten, links unten beim Kreuzbein ihr kleines bedrohtes Schiff, darauf in Miniatur, so winzig, dass sie kaum noch zu erkennen sind, Pandora selbst, Apirana, November und Slüter, und schließlich in der Mitte, zwischen den unter seiner sanften Berührung erzitternden Schulterblättern, der Sturm selbst. das Gebilde eines fantastischen Ungetüms aus Urzeiten, scharfkantige Zähne bleckend, sich heftig und ungeheuerlich windend, schöpft das Monstrum mit schuppigen Pranken Unmengen von Wasser aus dem Ozean, um die unselige Jedha zum Kentern zu bringen. Als Slytherin wieder Rabaul erreicht, ist das Kunstwerk des Maori vollbracht. Apirana hat Pandoras blutenden Rücken sorgfältig abgetupft und mit einem Bettlaken fest verbunden. Fast gleichzeitig nun segelt Makelis kleines Kanu in die Blanche-Bucht und man kommt nicht umhin zu sagen, dass sich die Ereignisse überschlagen. Slytherin trifft auf Hal. Dieser hat natürlich längst Realpolitiker, der er ist, die englische Polizei benachrichtigt. Pandora stehe unter seiner Obhut zur Abholung und Verbringung nach Australien bereit. Diesem Verrat hat Slytherin nur seinen eigenen Verrat entgegenzusetzen, Engelhardt nicht getötet zu haben, worauf Hal mit den Schultern zuckt, dem Kapitän eine Zigarette anbietet und nicht ohne Lakonie meint, es sei jetzt sowieso alles Makulatur, da Krieg drohe, wenn er es richtig verstanden habe, sogar ein Weltkrieg, bei dem schon genug Unheil auf die Menschen herabregnen werde, da sei es doch ganz achtbar, wenn man sich nicht auch noch an Engelhardts Tod beteiligt habe. Slytherin erscheint dies in seiner Menschenverachtung mehr als bodenlos, aber er lässt sich nichts anmerken. Noch könnte er Pandora in Sicherheit bringen, noch könnte er sie bei sich behalten, wenn er nur die Ruhe bewahrte. Aber das Mädchen hat sich schon lange entschieden. Zu gerade heraus, zu verlässlich ist er, dieser bärtige, alternde Seemann. Als kleingeistig empfindet sie seinen Zorn über die exquisite Tätowierung auf ihrem Rücken. Seine Träume, wenn er denn überhaupt welche hatte, sind nicht die ihren. Er ist ihr Pfad geworden, wie dem Kinde das fallen gelassene Spielzeug. Ja, er hat seinen Zweck erfüllt, was sie ihm auch ins Gesicht schreit, auf dem Anlegesteg stehend, immer noch barfuß. Slytherin nimmt Abschied von Pandora und es zerreißt ihm die Seele. In der Ferne ragt der Kegel des purpurnen Vulkans in den Himmel und Eidechsen verbergen sich ängstlich an seinen steinigen Hängen. Makeli und Pandora, Kinder der Südsee, verlassen gemeinsam Rabaul auf einem Segelboot ins Ungewisse. Der Wind bläst sie nach Hawaii, vielleicht oder zu den mit Vanillesträuchern umflorten Marquesas, von denen es heißt, man könne ihr Parfum riechen, weit bevor man sie am Horizont sehe, oder gar bis nach Pitcairn, jenem vulkanischen Felsen im leeren, wortlosen Süden des stillen Ozeans. Engelhardt wird ebenfalls zum Kind, zum Rex Solus. Vegetabil und einfach, ohne sich an etwas erinnern zu können, ohne Voraussicht, lebt er allein im Präsens, ab und zu Besuch erhaltend, redet er wirr, die Menschen fahren wieder ab und lachen über ihn. Schließlich wird er zur Attraktion für Südseereisende, man besucht ihn, wie man ein wildes Tier im Zoo besucht. Kapitel 14. Erst läuft also der Student Gavrilo Princip, nachdem er in Moritz Schillers Café hastig ein Schinkenbrot hinuntergeschlungen hat, hinaus auf die Straße jener kleinen, beschaulichen Stadt auf dem Balkan und schießt aus nächster Nähe, Stücke des Sandwichs noch im Mund, Brotkrümel noch am spärlichen Mustaschflaum, mit dem blanken Revolver mitten Mang auf den verhassten Despoten und seine Ehefrau Sophie. Dann kommt gelinde gesagt eines zum anderen. Das dem Mord folgende Flammenmeer rast mit universeller Gnadenlosigkeit über Europa, klapprige Flugzeuge schwirren papiernen Libellen gleich über flandrische Schützengräben, wer Soldat ist und eine Maske besitzt, der reißt sie sich mit zitternden Händen vors Gesicht, sobald der Ruf Chlorgas erschallt, einer der Millionen an der Westfront explodierenden glühenden Granatsplitter bohrt sich wie ein weißer Wurm in die Wade des jungen Gefreiten der 6. Königlich-Bayerischen Reservedivision, lediglich ein paar Zoll höher zur Hauptschlagader hin, und es wäre wohl gar nicht dazu gekommen, dass nur wenige Jahrzehnte später meine Großeltern auf der Hamburger Moorweide schnellen Schrittes weitergehen, so, als hätten sie überhaupt nicht gesehen, wie dort mit Koffern beladene Männer, Frauen und Kinder am Dammtorbahnhof in Züge verfrachtet und ostwärts verschickt werden, hinaus an die Ränder des Imperiums, als seien sie jetzt schon Schatten, jetzt schon aschener Rauch. Doch Geduld, nicht wie ein fernes Unwetter, dessen Ausläufer sich unausweichlich und bedrohlich nähern, so dass man sich aber noch in Sicherheit bringen kann, sondern rasch und erbarmungslos und nicht ohne eine gewisse Komik kommt der Erste Weltkrieg auch in den Bismarck-Archipel. Die Rabauler Funkstation, die über die Großfunkstelle Nauen Kontakt zum Deutschen Reich aufrechterhält, wird von einem Vorauskommando australischer Haudegen zusammengeschossen und mittels mehrerer hineingeworfener Handgranaten gesprengt. Der Postbeamte, der einstmals die Etiketten zu Engelhards Kokosölflaschen entworfen hatte, ist zur falschen Zeit uniformtragend am falschen Ort. Ein eiserner Postschrank poltert auf ihn herab, im Fallen trifft ihn die Kugel eines Soldaten in die Stirn. Wenige Tage später beginnt ein australisches Schlachtschiff in der Blanche-Bucht zu kreuzen und ein Unterseeboot taucht auf, es herrscht allgemeine Verwirrung und große Unordnung, man flüchtet sich in die Gouverneursresidenz und verbarrikadiert die Fenster, indem man Chintz-Sofas und Matratzen von innen dagegen lehnt. Blonde Damen, die eben noch in Zeitschriften geblättert und sich über die vermeintliche Renitenz der malaiischen Angestellten beschwert haben, sinken ohnmächtig hin und müssen verarztet werden. Der elektrische Strom geht aus, das Summen der Ventilatoren verstummt. Eine Granate vom Schlachtschiff Richtung Rabaul abgefeuert, landet unter sirrendem Geheul vor einem der Hotels, dabei eine Palme zerfleddernd. Es folgt eine Art Invasion, deren Verlauf durchaus anarchisch zu nennen ist. Hühner und Schweine werden zusammengetrieben, Kunstwerke verschwindend geringen Werts werden requiriert und auf Schiffe getragen, um sie in australischen Museen auszustellen, sogar Hals Reproduktion der Toteninsel. Man verhaftet einen Soldaten aus Wagga Wagga, der eine eingeborene Frau vergewaltigt hat, und schickt ihn in Ketten ebenfalls nach Hause. Hoteldirektor Hellwig reibt sich die Hände ob der großen Anzahl grober Offiziere, die lärmend Waltzing Matilda singend seine Bar leer trinken. Ein Paradiesvogel, der sich vom Lärm aus dem Urwald getrieben nach Rabaul hinein verirrt, wird lebendigen Leibes seiner Federn beraubt. Soldaten stecken sich die am Kielende noch blutigen Daunen an ihre Südwester. Der nackte, vor Schmerz kreischende Vogel wird, nachdem man ihn auf den Namen Kaiser Wilhelm getauft hat, unter prustendem Gelächter wie ein Rugbyball hin und her gekickt. Die sich in der Faktorei Forsyth befindenden Kisten mit dem lange ranzig gewordenen Kokosöl werden mit dem Brecheisen geöffnet, man vermutet einen Cache Waffen, findet aber lediglich die in Holzwolle gebetteten altjüngferlichen Flaschen, deren deutsche Beschriftung man nicht lesen kann, entkorkt sie in der Hoffnung auf Schnaps, riecht daran und schüttet nun den Inhalt unter theatralisch angewidertem Gesichtsausdruck und mit Zeigefinger und Daumen zugekniffenen Nasen hinab auf den sandigen Boden. Eine Abteilung australischer Soldaten landet schließlich auch auf Kabakon. Engelhard, der ihnen unter dem Gelächter der Uniformierten nackt am Strande entgegentritt, wird stehenden Fußes enteignet, man händigt ihm die Summe von 6 Pfund Sterling für die verlotterte Plantage aus, es wird ihm freigestellt, nach Deutschland zurückzukehren. 6 Pfund für dieses Leben. Er wirft den kümmerlichen Geldbetrag dem australischen Offizier vor die Füße, dreht sich auf der Ferse um und verschwindet im schattigen Urwald, keiner folgt ihm nach. Kapitän Slütter, der in diesen unübersichtlichen, merkwürdigen Tagen mit der Jeddah vor Samoa kreuzt, meldet sich beim Kapitän der SMS Cormoran, die ebenfalls in den warmen Gewässern des Südpazifiks abwartet. Es fehlt an Kohle, kein Hafen ist mehr sicher anzulaufen, aber auf See können sie auch nicht bleiben, sie sind Sitting Ducks, wie der Angelsachse sagt. Die Besatzung der Cormoran hofft auf das baldige Eintreffen des großen deutschen Schlachtschiffes Scharnhorst. Einstweilen wird Slütter, der sich und sein Schiff zur Verfügung gestellt hat, befohlen, einen unbewaffneten französischen Kohlefrachter zu kapern, die Ladung sicherzustellen und den Franzmann zu versenken. Und so wird die alte Jeddah zum Kriegsschiff. Man erlaubt ihr zwar nicht, die Farben der kaiserlichen Marine zu hissen, aber Apirana, Slütter und November schaffen es tatsächlich, den Kohlefrachter zum Kentern zu bringen, indem sie am Bug der Jeddah eine Höllenmaschine befestigen, auf Kollisionskurs gehen und sich rechtzeitig mit dem winzigen Rettungsboot in Sicherheit bringen. Die schwarze Rauchsäule ist meilenweit zu sehen. So dümpeln sie rudernd dahin zum verabredeten Treffpunkt mit der Cormoran, die nie erscheint. An ihrer Stadt, es ist kaum auszuhalten, tauchen 2 australische Kriegsschiffe auf, man nimmt Slütter gefangen und landet auf einem namenlosen Eiland, um Wasser aufzunehmen. Slütter wird der Piraterie angeklagt, an eine Palme gestellt und erschossen. Er geht gefasst, aber unrasiert, lehnt die Augenbinde ab, ein ebenfalls gefangener deutscher Seemann leiht ihm seine Uniformjacke, damit Slütter nicht in Zivil sterben muss. Als die Kugeln ihn durchdringen, erinnert er sich weder an Pandora, noch sieht er die auf ihn zielenden Soldaten, sondern lediglich den feierlichen und erschütternd unerbittlichen tiefblauen Ozean. Man verteilt Zigaretten an das Erschießungskommando, Der Matrose bekommt die Jacke nach Vollstreckung des Urteils zurück und trägt sie mit erhobenem Haupt. Die vier Löcher in Höhe des Herzens wird er niemals zunähen. Apirana, der den Soldaten durch eine List entkommt, meldet sich nach langen Irrfahrten, die ihn über den unerschöpflich weiten Quilt des Pazifiks dem Sternenfeld seiner Ahnen segeln lassen und ihm die Flausen der Weißen gehörig aus der Seele pusten, aus einer Laune bei der neuseeländischen Kriegsmarine. November, der ihn begleitet hatte, wird bei einem Orkan über Bord gefegt. Er sinkt mit offenen Augen kilometerweit hinab in den ruhigen, nachtblauen Kosmos der See. Viele Jahrzehnte später wird Apirana der erste Maori im neuseeländischen Parlament sein. Er stirbt Mitte des Jahrhunderts, aller Orten geehrt und im Zustand einer über die allermeisten Zweifel erhabenen Würde als Sir Apirana Turupa Ngata. Die beiden Gauner Govindarajan und Mittenzwei werden, nachdem sie sich eine ganze Weile äußerst ertragreich im Falschspiel um den Pazifik herumgemogelt haben, auf Samoa verhaftet und mit einem Gefangenentransport in Kettenrichtung Australien verschifft. Diese wird unterwegs von einem deutschen Kreuzer torpediert und versinkt mit Mann und Maus in den Fluten des stillen Ozeans. Albert Hahl kehrt zurück in ein winterliches, verstummtes, vom Krieg nicht mehr ganz so euphorisiertes Berlin und schreibt dort 10 Jahre lang seinen mit Aperçus, diversen Entdeckungen, philosophischen Betrachtungen und Erfindungen gefüllten Zettelkasten als probate Referenz verwendend, an seinen Memoiren, die in Ermangelung eines interessierten Verlages unveröffentlicht bleiben. Der von Hahl envisionierte Hubschrauber schließlich, den er einst in einem lichten, blumenbeschmückten Kaiserreich am Meer erträumt, als er den Schwebeflug des Kolibris beobachtet, wird erst viel später im nächsten Kriege entwickelt werden, so wie die meisten fabelhaften Erfindungen der Menschheit Produkte ihrer Fäden sind. Vom Reichskolonialamt mit einer halbherzigen Apanage bedacht, widmet er sich zusehends dem Privatgelehrtentum. Die Politik verdrießt ihn, er schreibt die langen Briefe eines alternden Mannes, der nicht mehr im Mittelpunkt steht. Auch der Philosoph Edmund Husserl erhält Post von Albert Hahl, eine dicht beschriebene, 80-seitige Epistel, in der ausgeführt wird, wir Menschen würden in einer Art hochkomplexem Kinofilm oder Theaterstück leben, aber nichts davon ahnen, da die Illusion vom Regisseur so perfekt inszeniert sei. Die Schrift wird von Husserl halb überflogen, als kindisch abgetan und nicht mit einer Antwort beehrt. Hahl schließt sich nun, seine Haare sind längst ergraut, als der Sonnenkreuzler des deutschen Volkes zur viehischen Unerträglichkeit wird, mit der Ehefrau Wilhelm Solfs, des einstigen Gouverneurs von Deutsch-Samoa und anderen zu einer Widerstandsgruppe zusammen, deren bestialisches Ende am mit Klavierdraht versehenen Galgen des Imperiums Hahl nicht mehr erleben wird. Emma Forsyth Lützow stirbt in Monte Carlo am Spieltisch des dortigen Casinos, nachdem sie ihren letzten 10.000 Franc Jeton auf die Farbe Rot gesetzt hat. Es erscheint die schwarze 35. Sie sackt wortlos im Stuhl zusammen, 2 behandschuhte Casino-Angestellte beeilen sich, ihr Luft zuzufächeln, ein Dritter bringt ein Glas Cognac, das in der Aufregung verschüttet wird, und auf dem flaschengrünen Fries des Spieltisches einen dunklen Fleck hinterlässt, der andern Tags nicht mehr zu sehen sein wird. Die Société des Bains de Mer de Monaco errichtet ihr einen Grabstein, auf dem Emma Reine de Mer du Sud zu lesen ist. Heute ist die Inschrift verwittert, aber durchaus noch zu entziffern. Kapitel 15. Und unser mehr als verwirrter Freund, unser Sorgenkind? Tatsächlich taucht er noch einmal auf. Kurz nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges entdecken amerikanische Marineeinheiten in den Solomoneninseln auf dem durch die Kämpfe verwüsteten Eiland Kolombangara, unweit der abgeflachten Spitze eines rauchenden Vulkans, einen in einer Erdhöhle lebenden uralten weißen Mann, dem beide Daumen fehlen. Er scheint sich ausschließlich von Nüssen, Gräsern und Käfern ernährt zu haben. Eine junge Ärztin der US Navy untersucht den zum Skelett abgemagerten, dennoch sonderbar kräftigen Alten und stellt mit großer Verwunderung fest, dass er jahrzehntelang an einer multibazillären Form der Lepra gelitten habe, diese aber wie durch ein Wunder völlig verheilt sei. Der bärtige, langhaarige Greis wird auf eine unübersichtlich große Militärbasis auf der den Japanern abgerungenen Insel Guadalcanal verbracht und herumgeführt. Er sieht staunend allerorten sympathische schwarze GIs, deren Zähne im Gegensatz zu seinem eigenen ruinös verfaulten Trümmerhaufen eines Gebisses mit einer unwirklichen Leuchtkraft strahlen. Alle erscheinen so außergewöhnlich sauber, gescheitelt und gebügelt. Man gibt ihm aus einer hübschen, sich in der Mitte leicht verjüngenden Glasflasche eine dunkelbraune, zuckrige, überaus wohlschmeckende Flüssigkeit zu trinken. Emsige Kampfflugzeuge setzen im Minutentakt auf Landebahnen auf und starten wieder. Es lächeln die Piloten, winkend aus den im Sonnenlicht strahlenden Glaskanzeln. Ein Offizier hält sich mit verzückt lauschendem Ausdruck eine kleine perforierte Metallschachtel ans Ohr, aus deren Innerem enigmatische, stark rhythmische, doch überhaupt nicht unangenehm klingende Musik dringt. Man kämmt ihm Haare und Bart, zieht ihm ein makellos weißes, baumwollenes, kragenloses Leibchen über den Kopf, schenkt ihm eine Armbanduhr, schlägt ihm aufmunternd auf den Rücken. Dies ist nun das Imperium. Man serviert ihm ein mit quietschbunten Soßen bestrichenes Würstchen, welches in einem daunenkissen weichen, länglichen Brotbett liegt, infolgedessen Engelhard zum ersten Mal seit weit über einem halben Jahrhundert ein Stück tierisches Fleisch zu sich nimmt. Ein anderer Soldat, der deutschstämmige, schon seine Eltern waren ihrer Herkunftssprache nicht mehr mächtig, sie ist im E pluribus unum assimiliert worden, Leutnant Kinnbrot, der sich hemdsärmelig und überaus freundlich anschickt, ihm für eine Zeitung gleich Dutzende von Fragen zu stellen, kommt aus dem eifrigen Staunen nicht mehr heraus, da Engelhard sich nun der über die Jahrzehnte etwas rostig gewordenen englischen Sprache entsinnt und zu erzählen beginnt, erst stockend, dann zunehmend munter, von der Zeit vor dem Weltkrieg, nein, nicht diesem gerade glücklich beendeten, sondern noch von jenem davor. Und Kinnbrot, hochgradig gefesselt, eine Zigarette an der anderen anzündend, vergisst, dem bärtigen Greis eine anzubieten, kann sich nur noch am Rande des schon längst vollgeschriebenen Steno-Blocks Notizen machen, schüttelt immer wieder ungläubig lächelnd den Kopf und behauptet, »Sweet be Jesus, that's one heck of a story« und »Just wait till Hollywood gets wind of this« und »You, sir, will be in pictures«. Und tatsächlich wird einige Jahre später vor Publikum, Engelhard ist nun schon von uns gegangen, getragene, monumentale Musik orchestral aufbranden. Der Regisseur ist bei der Premiere in erster Reihe anwesend, er sitzt also da, beißt am Sichelmond des Fingernagels seines kleinen Fingers, zerkaut die scharfen Hornpartikel, es rattert der Projektor, nein, es flirren hunderte Projektoren und werfen ihre von wild tanzenden Staubpartikeln begleiteten Lichtnadeln auf hunderte Leinwände in Cincinnati, Los Angeles, Chicago, Miami, San Francisco, Boston, auf denen sich ein weißes Dampfpostschiff unter langen weißen Wolken durch einen endlosen Ozean begibt. Die Kamera fährt nah heran, ein Tuten, die Schiffsglocke läutet zum Mittag und ein dunkelhäutiger Statist, der im Film nicht wieder auftaucht, schreitet sanftfüßig und leise das Oberdeck ab, um jene Passagiere mit behutsamem Schulterdruck aufzuwecken, die gleich nach dem üppigen Frühstück wieder eingeschlafen waren.